Monsieur Truffaut, wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie so kluge und gleichzeitig heitere Filme machen können? Wie haben Sie so ernste Fragen in so gute Geschichten übersetzen können? Diese Fragen würde ich François Truffaut gern stellen. So wie er Alfred Hitchcock einst gefragt hatte: Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Und damit eines der berühmtesten Filmbücher geschaffen hat. 50 Stunden lang hatte Truffaut Hitchcock 1962 interviewt, von Regisseur zu Regisseur, ist Film für Film durchgegangen und hat viele Fragen zur Umsetzung, zur dramatischen Gestaltung, zu technischen Herausforderungen gestellt. Herausgekommen ist dabei ein Buch, das sich für einen Laien wie mich wie eine Einführung in die Arbeit eines Regisseurs ausnimmt. Inzwischen sind übrigens auch die Audios dieser Gespräche veröffentlicht und stehen im Netz. Und es gibt übrigens auch ein Filmbuch mit Gesprächen mit Truffaut unter dem Titel Monsieur Truffaut, wie haben Sie das gemacht? Robert Fischer hat es herausgegeben, der in der Langen Nacht selbst zu Wort kommt. Truffaut war zuerst Filmkritiker, bevor er selbst Filme zu machen begann. Wie auch einige andere Regisseure der Nouvelle Vague, wie Jean-Luc Godard oder Claude Chabrol, die in den 60er Jahren den europäischen Film aufmischten. Der Wechsel von der Kritikerseite hinter die Kamera gelang bei Truffaut, was ich für keine Selbstverständlichkeit halte. Seine Filme sind Autorenfilme. Im Grunde ist das eine der Folgen der Nouvelle Vague, dass wir von Autorenfilmen sprechen. Aber sie waren auch populär und erfolgreich. Das Publikum liebte sie. Wie hat er das hinbekommen? Vor 40 Jahren ist Truffaut im Alter von 52 Jahren gestorben. Wie gucken heutige Filmemacher auf seine Filme? Wie gucken Filmfrauen auf die aus meiner Sicht klischeehaften Verhältnisse von Mann und Frau? Der Autor und Festivalkurator Josef Schnelle hat nachgefragt. Seien Sie gespannt und abonnieren Sie die Lange Nacht als Podcast in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandradio.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die neue deutsche Welle, die mit rebellischer Rockmusik auf Deutsch die Ohren einer Generation eroberte. Bis nächste Woche. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. This is François Truffaut. I'd like to invite you to see my new film. It's a film about people make movie making. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist François Truffaut. Ich würde Sie gern einladen, meinen neuen Film zu sehen. Es ist ein Film über Leute, die einen Film machen. Ferron ist der Regisseur in Die amerikanische Nacht, der im Film einen Film dreht. Je vous présente Pamela heißt der, und den Regisseur spielt François Truffaut selbst. Er hastet in dieser Szene über eine künstlich wirkende Studiostraße und manchmal stolpernd über ein angrenzendes leeres Grundstück. Wir hören seine Gedanken. Einen Film drehen, das ist wie eine Kutschenfahrt durch den wilden Westen. Zu Beginn hofft man auf eine schöne Reise und sehr bald fragt man sich nur noch, ob man überhaupt am Ziel ankommen wird. Guten Tag, Monsieur. Sie erkennen mich nicht wieder. Ich bin Lajoie, der neue Aufnahmeleiter. Ah ja. Es geht um die Autos für den Unfall von Pamela. Sie müssen sich einen aussuchen von diesen beiden. Die zwei da? Ja. Der weiße wäre gut. Wenn man ihn blau spritzt, wäre das möglich? Möglich wäre das schon. Kostet aber 2000 Francs. 2000 Francs für den in blau? Nein, dann lassen wir ihn so, wie er ist. Aber ist er nicht ein bisschen zu hell? Warum nehmen wir nicht den da, den dunklen? Das geht nicht. Der gehört dem Regieassistenten Jean-François. Ach, Jean-François? Vielleicht gibt er ihn uns. Ich kann ihn fragen. Was ist ein Regisseur? Ein Regisseur ist jemand, dem man unaufhörlich Fragen stellt. Fragen über alles Mögliche. Manchmal weiß er die Antwort, aber nicht immer. Immer wieder tritt François Truffaut heraus aus der Spielhandlung und aus der Rolle des Regisseurs seines Films über das Filmemachen »Die amerikanische Nacht«, den er 1973 gedreht hat. Der Film im Film ist ein klassisches Melodram und spielt in Nizza. Für diesen Film mit Jean-Pierre Léo und Jacqueline Bisset in den doppelten Hauptrollen erhielt er 1974 einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film in Los Angeles. Da hatte er schon ein Dutzend abendfüllender Filme gedreht und war ein respektabler Vertreter des neuen französischen Kinos, der Nouvelle Vague, und einer von deren erfolgreichsten Regisseuren. Die rechte Zeit also für eine doppelbödige Bestandsaufnahme seiner künstlerischen Karriere, die 1959 mit der Uraufführung von »Sie küssten und sie schlugen ihn« auf dem Filmfestival von Cannes begonnen hatte. Als gefürchtetem gnadenlosen Kritiker der Cahiers du Cinéma hatte man ihm ein Jahr zuvor noch die Akkreditierung als Journalist in Cannes verweigert. Der Titel »Die amerikanische Nacht« spielt auf eine Kameratechnik an, bei der eine nächtliche Lichtstimmung durch Unterbelichtung und Linsenfilter vorgetäuscht wird, was im Amerikanischen »Day for Night« genannt und allgemein als Metapher für das Illusionäre des Kinos benutzt wird. In Truffauts Film geht es ja auch ganz allgemein um die Zwischenwelt von Schein und Sein, die jede Herstellung eines Films dominiert – und in der er, wie er in einem Interview bekennt, sowieso immer lebte. Ein Privatleben existiert für mich nicht. Ich kenne nur Kino, Kino, Kino. Das ist der reine Wahnsinn. Eine Welt eingeschlossen im Wahnsinn. Die intensivste Zeit erlebe ich während der Dreharbeiten. Ich empfinde dies wie ein Abenteuer. Das Leben geht bei mir auf Kosten der Dreharbeiten. Es ist ein Provisorium, was sich zwischen den Dreharbeiten abspielt. Wenn ich reise, dann nur für die Arbeit. Ich verreise nicht zum Vergnügen. Wie wurde François Truffaut zu diesem Mann, der das Kino liebte und entscheidend prägte? Anfang der 1950er Jahre schrieb er als Kritiker leidenschaftlich über Filme und hasste nichts mehr als das damals vorherrschende konventionelle französische Kino. Lotte Eisner, die deutsche Filmhistorikerin, die in Paris zur einflussreichen Chefkonservatorin des legendären Filmmuseums der Cinémathèque Française geworden war, hat ihn als Gast der Filmvorführungen und als Publizist schon früh beobachtet. Truffaut war ein ganz besonderer Mensch. Er war schüchtern und war auch zugleich aggressiv. Das heißt aggressiv, wenn er schrieb. Er hasste alles Mittelmäßige. Das gefiel mir an ihm. François Truffaut wurde gerade zur zentralen Figur eines neuen Verständnisses des Kinos, der neuen Welle des Films der Autoren aus Frankreich. Der Filmpublizist, Festivalkurator und Dokumentarist Robert Fischer hat das Leben und das Werk von Truffaut als Herausgeber und Übersetzer zahlreicher Bücher, unter anderem einer opulenten Sammlung von dessen nachgelassenen Briefen, sowie einer Auswahl der Aufsätze und Kritiken verfolgt und dokumentiert. Er hat ihn auch als Begleiter bei den deutschen Premieren seiner Filme zeitweise betreut und kommt in dieser Sendung als einer von vier Experten für Truffauts Werk zu Wort. Für seine Verdienste um den französischen Film verlieh der französische Kulturminister Jacques Lang 1990 den renommierten Ordre des Arts et des Lettres an Robert Fischer. Er gilt in Deutschland als die kompetenteste Stimme in der Welt des Films, wenn es um François Truffaut geht. Zu unserem Gespräch in seinem Arbeitszimmer hat er einen kleinen Tisch mit seinen sämtlichen Publikationen zu Truffaut aufgebaut, an dem wir uns niederlassen. Wie fanden der noch jugendliche Truffaut und das Kino eigentlich ursprünglich zueinander? Sein großes, großes Glück, das größte Glück, was ihm in seinem Leben überhaupt widerfahren ist, ist die Begegnung mit André Bazin. André Bazin war ein Filmkritiker, er war ein Filmtheoretiker, er war einer der Filmclub-Begründer, was heute etwas flapsig klingt, wenn man sagt Filmclub, aber dazu muss man sich vor Augen halten, dass die siebte Kunst, das Kino, bis in die 40er Jahre hinein verpönt war und nicht zu den eigentlichen Künsten gezählt wurde. Ging schon in den 30er Jahren los, aber zaghaft, dass eben intellektuelle Künstler das Kino erkannten als eine Form der Kunst, die wesentlich mehr ist, als eben nur seichte Unterhaltung zu bieten. Bazin erkannte die in diesem 16-Jährigen, da muss Truffaut 16 gewesen sein, Delinquenten, jugendlichen Delinquenten, erkannte er das große, große Talent und eine große Intelligenz. Truffaut war Autodidakt, er hat die Schule recht früh abgebrochen, kein Abitur, kein Studium. Mit 16 war er aber schon in der Lage, sich mit André Bazin über Film und Kino und Literatur zu unterhalten, wie jemand, der eben schon mehrere Studiengänge absolviert hat. Und das hat André Bazin erkannt und gefördert. Und er wurde für Truffaut seine Vaterfigur, das war der Vaterersatz. Truffaut war ein uneheliches Kind, sein Vater war eigentlich sein Stiefvater, was er auch relativ spät erfahren hat, was ihm aber etliche Dinge dann klargemacht hat. Und er fand eben durch die Begegnung mit André Bazin jemanden, der all das ausfüllen konnte, was er bisher vermisst hatte. Mit dem er auch über die Fragen des Lebens reden konnte und diskutieren konnte. Und dadurch hat es eben erwähnt, er war jugendlicher Delinquent in dem Sinne, wie man es am Ende von »Sie küssten und sie schlugen ihn« sieht. Das heißt, er hat keine leichte Kindheit gehabt. Und Bazin hat ihn dann dazu gebracht, über Film zu schreiben. Und das hat sein Leben in die richtige Bahn gelenkt. Und auch darüber könnte man jetzt lange reden, weil die 50er Jahre, das war eigentlich der Truffaut als Kinogänger und gefürchteter Kritiker. Was war denn der Impuls, der ihn zum Filmemacher gemacht haben? Nicht alle Kritiker werden ja Filmemacher. Das muss man auch vor dem Hintergrund der Cahiers du Cinéma sehen. Die einflussreichste Filmzeitschrift überhaupt, also die es heute noch gibt, aber die eben Anfang der 50er Jahre gegründet wurde von André Bazin und Jacques Doniol Valcroze. Bazin mit seinem großen Talent, junge Autoren zu finden und zu ermutigen, über Film zu schreiben, hat dann eben einen Stamm von Autoren um sich versammelt, zu denen neben Truffaut eben auch noch Leute wie Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette und Éric Rohmer zählten, die alle später Filmemacher geworden sind, die aber alle angefangen haben, erst über Film zu schreiben. Aber wenn man sich die Filmografien dieser fünf Nouvelle Vague-Regisseure anschaut, dann stellt man schnell fest, dass die zwar alle erst so gegen Ende der 50er Jahre, 58 war Chabrol der Erste, dann Godard mit Außer Atem, Truffaut mit Sie küssen und sie schlugen ihn, ein Jahr später, dass sie aber alle schon Kurzfilme gedreht hatten im Laufe der 50er Jahre. Das heißt, das ist übrigens ein Phänomen, was beim jungen deutschen Film ähnlich so ist. Der junge deutsche Film fing eigentlich mit Kurzfilmen an. Die meisten der Oberhausen-Manifestunterzeichner, keiner von denen hat zu dem Zeitpunkt der Unterzeichnung überhaupt einen Langfilm gedreht, aber sie hatten fast alle schon Kurzfilme gedreht. Und so ähnlich war das in Frankreich eben auch. Das heißt, der Wunsch, selber hinter die Kamera zu treten, war bei all diesen Autoren, die ich gerade aufgezählt habe, zumindest bei diesen fünfen, aber übrigens bei noch mehr Autoren wie Jacques Tourneul, Valcroze, Luc Béraud und wie sie alle hießen, auch die haben etwas später angefangen, eigene Filme zu drehen. Das heißt, der Wunsch, hinter die Kamera zu treten und nicht nur über Filme zu schreiben, war eigentlich von Anfang an da. Sie wollten es alle im Grunde von Anfang an. Es hätte Anfang der 50er Jahre noch gar keine Möglichkeit für sie gegeben, weil die französische Filmproduktion ja überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, solche Träume zu erfüllen, jungen Autoren gegenüber. Da musste erst sich einiges verändern. Und hinzu kam, dass genau diese Autoren ja diejenigen waren, die die offizielle französische Produktion in Grund und Boden verdammten. Das heißt, trotzdem haben sie aber Aufmerksamkeit erregt, weil ihre große Liebe zum Kino unverkennbar war. Und das ist auch etwas gewesen, was Produzenten dann erkannt haben, wie Georges de Beauregard oder Pierre Bronberger, und die den jungen Filmemachern dann auch ihre erste Chance gegeben haben. Und das Zweite, was dazu kam, ist, dass die Filmtechnik sich in diesen Jahren so entwickelte, dass es Handkameras gab, dass es tragbare Tonbandgeräte gab und sie tatsächlich ihre Vorstellung von einem freieren, aus den Studios herausdrängenden Kino, was auf der Straße gedreht werden konnte, verwirklichen konnte. Das heißt, all diese Elemente kamen zusammen, aber in dem Zusammenhang ist die Bedeutung von André Bazin auf die gesamte Nouvelle Vague natürlich überhaupt nicht hoch genug einzuschätzen, weil wenn es ihn nicht gegeben hätte, der eben diese jungen Leute und die Liebe zum Kino dieser jungen Leute und die Intelligenz dieser jungen Leute erkannt hätte und um sich geschart hätte und sie auch immer ermutigt hat, auch Filme zu drehen, hätte es die Nouvelle Vague nicht gegeben. Und was natürlich die Tragik ist beim André Bazin, dass er in sehr jungem Alter, ich glaube, er war Mitte 40, am ersten Drehtag von Les Quatre Cent Coups gestorben ist. Also das heißt, er hat das, was er eigentlich angeregt hat und was er eigentlich zum Wachsen und Blühen gebracht hat, er nur ganz, ganz wenig am Anfang mitgekriegt und ist viel zu früh gestorben. Der halbwüchsige Jean-Pierre Léo hat diesen Film als Antoine Doinel durchlebt und vor allem durchlitten. Der deutsche Titel »Sie küssten und sie schlugen ihn« spiegelt das wider. Aber der Originaltitel »Les quatre cent coups« bezieht sich auf ein französisches Sprichwort, dass man eben »quatre cent coups«, also 400 Streiche spielen muss, bevor man vernünftig werden kann. Das entspricht in etwa der deutschen Redewendung, dass einer sich die Hörner abstoßen muss. Seine kleinen Fluchten sind Antoine Doinel wichtiger als der Schulalltag und die frustrierenden Stunden mit Eltern, die ihn nicht lieben. Etwa, wenn er auf dem Jahrmarkt sich in einer schnell drehenden Tonne von der Fliehkraft heftigst an die Wand drücken lässt und dabei in ein anderes Leben zu entrücken scheint. Als er in der Schule sein beeindruckendstes Erlebnis schildern soll, schreibt es der 13-Jährige dreist bei Honoré de Balzac ab, den natürlich jeder Französischlehrer auswendig kennt. Weil er einen Tag, an dem er die Schule geschwänzt hat, dem Lehrer nicht erklären kann, greift er zur fatalen Notlüge, seine Mutter sei gestorben, was ihm erst großes Mitgefühl beschert, sich dann aber schnell aufklärt, was ihn noch näher ans Erziehungsheim bringt. Bei einem Fußballspiel im Erziehungsheim wirft er noch den Ball ein ins Spielfeld zu den anderen, schlüpft dann durch den Maschendrahtzaun und läuft einfach davon. Versteckt sich kurz unter einer kleinen Brücke, als man nach ihm sucht. Weiter geht's durch ländliche Wiesen und Dorfstraßen, schließlich an einem Fluss entlang. Irgendwann hat er zu laufen begonnen, nicht aus Angst, eher zunehmend befreit. Einmal, kurz vor dem Strand, hält er inne und blickt in die Ferne. Die Kamera bleibt weit zurück, beobachtet ihn aus der Distanz gegen den Horizont. Dann geht die wilde Jagd weiter. Doinel rennt eine große Treppe hinunter zum Meeresstrand, dessen Weite ihn noch mehr zu beflügeln scheint. Endlich berührt er mit seinen Füßen das Wasser der noch zögerlich sich nähernden kleinen Flutwelle. Er stapft ein wenig durch die Meerespfütze. Dann wendet er sich halb um und kommt auf die Kamera zu, die an der Wasserlinie zurückgeblieben ist, nachdem sie ihn bis dahin in einer Parallelfahrt begleitet hat. Die Kamera fährt auf einmal nah an ihn heran. Das Bild friert ein. Ein bis dahin vollkommen ungewöhnliches Stilmittel, mit dem ausdrucksstarken Gesicht von Jean-Pierre Léo, das den ganzen Film zu rekapitulieren scheint. Eine Kinolegende ist geboren. Les 400 coups markiert einen Einschnitt in der Geschichte der Filmkunst. Es ist der erste Film der Nouvelle Vague, der öffentlich für Furore sorgt. In Cannes gewinnt er gleich den Preis für die beste Regie. Und es ist auch für François Truffaut persönlich eine große Veränderung. Er ist fortan einer der wichtigsten Regisseure des französischen Kinos und wird über die Jahre 4 weitere Filme mit seinem Hauptdarsteller Jean-Pierre Léo über die Figur des Antoine Doinel drehen. Ein Jahr später betritt sein Kollege Jean-Luc Godard mit Außer Atem die Weltbühne des Kinos. Auch dieser Film sollte Kultstatus erlangen. Gründerzeiten also des Autorenkinos in Frankreich, das neben Truffaut und Godard auch von Claude Chabrol, Jacques Rivette, Eric Rohmer und anderen geprägt wurde. In Deutschland hat Hans C. Blumenberg diese Zeiten als renommierter Kritiker des Kölner Stadtanzeigers und der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit begleitet. Er hat Filmdokumentation zu Howard Hawks und Robert Siodmak gedreht, bevor er 1984 mit 1000 Augen seinen ersten Spielfilm als Regisseur und Autor realisierte. Nach diesem ersten Erfolg entwickelte H.C. Blumenberg ein umfangreiches weiteres Werk als Filmemacher. Oft mit Filmen, die Figuren der deutschen Filmgeschichte in den Mittelpunkt stellen. Unter anderem steuerte er viele Filme zur Fernsehreihe Tatort bei, zum Beispiel mit dem beliebten Saarbrücker Kommissar Max Perlü. Blumenberg ist der zweite Chronist und Zeitzeuge für den Blick auf Leben und Werk François Truffauts in dieser langen Nacht. Der Anfang ist ein ganz junger Mann, der wenig Chancen im Leben hat und sich ins Kino quasi flüchtet. Ist das richtig beschrieben? Ich glaube schon, ja. Also ich bin auch sicher, dass andere Karrieren so begonnen haben mit schüchternen jungen Männern, in diesem Falle wahrscheinlich mehr als Frauen, weil es damals einfach mehr Männer waren, die sich da eine Traumwelt aufgebaut haben und in sich dann auch die Kraft gefunden haben, in dieser Traumwelt zu reüssieren, was ja nicht selbstverständlich ist. Es sind ja viele auch auf der Strecke geblieben. Gerade von der Nouvelle Vague, wenn man sieht, dass das vielleicht 20 Leute waren Ende der 50er Jahre, die angefangen haben, Filme zu machen. Bei etlichen kennt man die Namen schon gar nicht mehr, die 1, 2, 3 Filme maximal gemacht haben. Lange Karrieren wie die von Rohmer meinetwegen und Rivette sind ja die absolute Ausnahme. Ich denke, dass manches so begonnen hat wie bei Truffaut. Der einsame, unglückliche Junge, der diese Welt braucht und dann denkt, ich will Teil davon werden. Und wie kann ich Teil davon werden? Indem ich Kritiker werde, nicht indem ich Regisseur werde, weil das ist viel zu weit weg. Ich muss darüber schreiben, um dem näher zu kommen, weil das ist der Weg. Ich bin ziemlich sicher, dass 1950 oder 51 oder 52 Truffaut noch nicht wusste, dass er Filme machen wollte, dass es irgendwann im Laufe der 50er Jahre ihm aufgegangen, dass er das wollte. Ist das denn nicht ein bisschen so geblieben, dass er eigentlich die Filme, die er macht, als Fortsetzung des Kritikerdaseins auf einer anderen Ebene gesehen haben könnte? Weiß ich nicht. Also der hat ja sehr viel geschrieben. Das hatte keinen großen Einfluss, das darf man auch nicht vergessen. Der hat für Cahiers du Cinéma geschrieben und vielleicht noch für ein oder zwei andere so Literaturzeitschriften, die von wenig Leuten gelesen wurden. Das heißt, weder er noch Godard noch Romain Rivette, die alle da geschrieben haben, haben einen Einfluss gehabt auf das Zuschauerverhalten. Niemand ist 1955 in den neuen Jean Gabin-Film gegangen oder nicht gegangen, weil Truffaut den gut oder schlecht fand. Der war ganz froh, dass er das hinter sich lassen konnte nach den ersten großen Erfolgen. Der hat ja auch später nicht mehr geschrieben. Truffauts erste Lebensphase als leidenschaftlicher Cineast hat ihn sehr geprägt und man kann Spuren und Verweise darauf später immer wieder auch in seinen Filmen finden. Doch warum der Film als Lebenselixier ihn stets so intensiv begleitet hat, das hat auch tiefere autobiografische Hintergründe, die nicht nur in Les 400 Coups, melancholisch gefärbt, wieder auftauchen. Seine Zeit als Filmkritiker erschien ihm als Paradies und das Filmeschauen als eine Art Generalschlüssel zum Glück. Das war die erste glückliche Zeit meines Lebens, denn endlich tat ich, was mir Spaß machte. Filme sehen und darüber reden. Und dafür wurde ich auch noch bezahlt und konnte von morgens bis abends das tun, was mir gefiel. Meine ersten 200 Filme habe ich heimlich gesehen, im Schutz der Schule, die ich schwänzte, indem ich mir durch den Notausgang oder das Toilettenfenster des Kinos freien Eintritt verschaffte oder auch, indem ich abends die Abwesenheit meiner Eltern ausnutzte. Wenn sie zurückkamen, musste ich wieder im Bett liegen und so tun, als ob ich schliefe. Ich bezahlte dieses große Vergnügen also mit argen Bauchschmerzen, Magendrücken, Angst im Kopf und Schuldgefühlen, die die vom Schauspiel ausgelösten Gefühlsregungen natürlich noch steigerten. Für Truffaut war jeder einzelne Film eine Entdeckung. Also wenn der anfing, sich mit Edgar Ulmer oder mit Gerd Oswald oder mit so amerikanischen B-Picture-Regisseuren zu beschäftigen, das war Neuland oder Paul Wendkos oder so. Also man konnte entdecken. Als ich 19, 20, Anfang 20 war und in Köln studierte, und mit anderen zusammen den Uni-Filmclub machte, da fuhren wir nach Paris, da fuhren wir nach Brüssel, um die Filme zu sehen, die es in Deutschland nicht zu sehen gab. Die gab es einfach nicht. Die waren nicht im Verleih, die waren in keiner Weise zugänglich. Also fuhren wir in die Cinémathèque Royale nach Brüssel oder wir fuhren zur Cinémathèque in Paris, die damals noch zwei Säle hatte, unter anderem den alten, berühmten in der Rue d'Ulm, wo ich mich noch erinnere, dass ich da Ende der 60er Jahre nicht Truffaut, aber den unverwechselbaren Jacques Rivette da noch sitzen sah. Der ging tatsächlich jeden Tag noch dreimal ins Kino. Heute ist durch diese neuen Medien, in diesen Streaming-Apps, ich habe mehr Filme zur Verfügung, die ich gerne sehen möchte, von denen ich weiß, dass ich sie in meinem Leben nicht mehr sehen werde oder wiedersehen werde. Es hat sich einfach geändert. Es fliegt einem alles zu. Es ist leicht geworden. Aber fehlt da nicht auch der Zauber dieser Leidenschaft ein bisschen? Total. Total. Also das war natürlich viel spannender und aufregender damals. Ich will jetzt nicht so klingen, wie Opa erzählt vom Krieg, aber es ist in der Tat so, dass es was ganz anderes ist, sich von Köln nach Paris oder Brüssel zu bewegen, weil es dort eine Douglas Sirk-Retro gibt von Filmen, von denen man gelesen hat, von Filmen, von denen man sicher ist, dass sie einen faszinieren werden, während heute man ein Fingerschnipsen. Und ich habe die Wahl zwischen 30 Douglas Sirk-Filmen im Streaming. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht nur die Verfügbarkeit, die den Zauber so ein bisschen hat zum Erlöschen gebracht, sondern es gibt vielleicht für alles so eine gewisse Zeit. Bei Literatur und beim Lesen kann man das auch beobachten, dass es eine gewisse Zeit für Romantik gibt oder sowas. Das kann sein, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist sehr gut möglich. Ich weiß nur, dass meine intensivsten Kinoerfahrungen waren relativ früh. Also die waren in den 60er, 70er, 80er Jahren vielleicht. Ich gehe auch immer noch ins Kino, aber auch nicht mehr so viel ins Kino. Also es gibt einfach auch Filme, von denen ich weiß, dass ich sie gerne sehen möchte, von denen ich auch ahne, dass sie die große Leinwand nicht unbedingt brauchen. Also ich würde mir nie einen Film wie Oppenheimer im Fernsehen angucken, aber es gibt andere Filme. Also es gibt viele deutsche Filme, die ich sozusagen pflichtschuldig mir angucke, wo ich aber auch gar nicht mehr das Gefühl habe, dass die von der Mentalität her der Macher für eine große Leinwand geplant sind. Und das ist vielleicht der Unterschied auch zu Truffaut, der eben dann auch gelernt hat von Hitchcock, von Preminger, von Fritz Lang, von Renoir, von Offels, von Tati, also von den großen Bildkünstlern und Bildzauberern, ein Angebot zu machen, Filme für die Leinwand zu entwickeln. Filme nicht unbedingt für CinemaScope, aber auch für CinemaScope, aber auch für andere klassische Formate. Aber heute ist es oft relativ beliebig. Also es ist so ein gewisser mittlerer Fernsehstil, der sich so eingeschlichen hat. Es gibt wunderbare Bildkünstler im deutschen Film, die ich sehr bewundere, wie Christian Petzold meinetwegen, aber es sind wenige. Die Entdeckung des 14-jährigen Jean-Pierre Léo als Darsteller in seinem Debütfilm war ein ganz besonderer Glücksfall für Truffaut. Léo, der Sohn einer Schauspielerin und eines Drehbuchautors, wollte unbedingt Schauspieler werden und meldete sich selbstständig zum Casting für »Sie küssten und sie schlugen ihn an«. Durch Léos ursprüngliche Kraft und Intensität fühlte sich der Regisseur an sich selbst erinnert, als er ungeliebt von seiner Mutter, ohne Vater, als schwer erziehbares Kind, einen Platz im Leben suchte. Doch während der Dreharbeiten geschah noch mehr. Die Kamera liebte, wie man sagt, Jean-Pierre Léo schon von den Probeaufnahmen an und er prägte Truffauts Film so sehr, dass es ihn und auch das Publikum drängte, mehr über das weitere Leben dieses fiktiven Antoine Doinel zu erfahren. In dem 20-Minüter Antoine und Colette, ein Teil des Episodenfilms Liebe mit 20, schildert Truffaut die erste komisch unglückliche Liebe seines Helden, bevor er in zwei weiteren abendfüllenden Filmen von dessen Irrungen und Wirrungen erzählt, bis er in Liebe auf der Flucht, dem letzten Film des Doinel-Zyklus, ein komödiantisches Fazit zieht. Und zwar in Form des Romans »Liebessalat«, an dem Doinel gerade schreibt. Mit dem filmhistorisch einmaligen Projekt »Ein ganzes Leben« zu erzählen, hat Truffaut dem Schauspieler Jean-Pierre Léo auch zu einer Art alter Ego verholfen. Und man verfolgt in sämtlichen Filmen mit Léo immer auch die Weiterentwicklung des Schauspielers abseits dieser Figur. Lösen sich die Grenzen zwischen Kino und Lebensprojekt in diesem Filmzyklus so sehr auf, dass man dem Schauspieler Léo auch in anderen Filmen nicht in die Augen schauen kann, ohne den Kinomythos Doinel gleich mitzudenken? Absolut. Und das ist ein zentraler Punkt im Erbe von dem, was Truffaut uns hinterlassen hat. Man braucht dafür natürlich eine Strategie. Man braucht zum Beispiel auch sehr gute Produzenten, die einen dabei unterstützen, sowas zu machen. Entweder ich produziere das selbst, wenn ich die Kraft habe. Ich muss gucken, dass das nicht zu teuer ist. Ich muss nach Möglichkeit mit den Beteiligten befreundet sein. Also ich darf nicht mit jemandem arbeiten, der beim nächsten Film die doppelte Gage verlangt. Also das heißt, es muss viel zusammenkommen. Und ich glaube, dass Truffaut in der Lage war, auch das gehört zu seiner Größe, in den Menschen so eine Loyalität herzustellen, dass die auch gerne mit ihm gearbeitet haben, gerne zu ihm zurückgekommen sind und gerne sich mit ihm weiterentwickelt haben. Und da ist natürlich Leo ein wunderbares Beispiel für. Der Leo ist ja dann auch noch ein bisschen in seiner Rolle, wenn er zum Beispiel sowas macht wie die zwei Amerikanerinnen. Das ist zwar eine ganz, ganz andere Rolle, die dann eher zu Jules et Jim passt. Ist ja auch der gleiche Schriftsteller, der dahinter steckt. Aber er kann das ja nur so augenzwinkernd spielen, weil wir alle in ihm dann den Doinel auch wieder erkennen. Ja, ich glaube, er hat sich natürlich auch durch die anderen Rollen, die er mit anderen Regisseuren gemacht hat, auch von Truffaut emanzipiert. Also er ist sozusagen aus dieser Lehrlingsrolle herausgewachsen. Und das war natürlich für beide wichtig. Und das war auch für Truffaut sicher eine Befriedigung. Er ist ja immer ganz wunderbar. Er ist ja auch wunderbar in der amerikanischen Nacht. Also da sieht man ja einfach auch, was er schauspielerisch gelernt hat. Und auch dieses Selbstbewusstsein. Lillian, das Script Girl, soll mit zum Außendreh. Sie will in Richtung Tür gehen. Alphonse, gespielt von Jean-Pierre Léo, hält sie fest. Sie küsst ihn. Er fasst sie am Oberschenkel an. Sie knutschen heftig. Du willst, dass ich bleibe, Alphonse legt seine Hand zwischen ihre Schenkel. Nein. Nein, geh ruhig zur Arbeit. Aber meine Hand bleibt da. Gib Acht, ja? Die passt auf dich auf. Tschüss. Szenenwechsel. Auf der Straße vor dem Hotel. Alle drängen zum Aufbruch. Lillian will ins Auto steigen. Bevor sie einsteigt, schaut sie hoch zum Fenster von Alphonses Zimmer. Sie lächelt ihm zu. Zwischenschnitt: Alphonse nah. Er zeigt mit dem Finger auf seine rechte Hand, die auf Lillian aufpassen soll. Sie erwidert seine Geste, indem sie ihre Hand an die von ihm berührte Stelle legt. Julie beobachtet die Szene vom Nachbarfenster aus. Lillian wirft Alphonse eine Kusshand zu. Sie steigt ein. Die Autos brausen davon. Julie schaut zu Alphonse hinüber. Was haben Sie denn heute vor? Und Sie? Ich fahre raus aufs Land und schaue danach Antiquitäten. Ich glaube, ich werde ins Kino gehen. Jean-Pierre Léo als Schauspieler Alphonse zwischen zwei Frauen in die amerikanische Nacht. Natürlich blitzt auch in dieser Szene die Filmfigur Antoine Doinel auf, dessen Liebeswirren wir schon kennengelernt haben. Ich treffe Michael Klier, den deutschen Filmemacher, der sich in seinen Anfängen zum Beispiel auch mit den Kinolegenden Roberto Rossellini oder Joseph Losey beschäftigt hat und mit François Truffaut. Darüber werden wir sprechen. Klier begann als Filmregisseur 1989 mit dem mehrfach preisgekrönten Film »Überall ist es besser, wo wir nicht sind«. Da will ein junger Mann nach Amerika, findet aber schon in Berlin eine Spur von Glück und bleibt dort hängen. Auch in seinen Filmen »Ostkreuz«, »Heidi M.« und »In Fahrland« geht's um Varianten der Glückssuche. Klier, Jahrgang 1947, gilt als eine sehr persönliche Stimme des deutschen Kinos. Als junger Mann hat er alles Mögliche gemacht, zum Beispiel eine Ausbildung zum Theatermaler. Und in den 1960er Jahren ging er für mehrere Jahre nach Paris, wo er viele Filme anschaute, bei Dreharbeiten hospitierte und auch interessante Menschen kennenlernte. Ich habe ja Jean-Pierre Léo bei den Dreharbeiten kennengelernt von Die süße Haut. Da war er dritter oder vierter Regieassistent. Ich glaube, das war so der Beginn. Der war dann auch bei Godard, alles Mögliche. Ja? Der hat bei Godard dann mitgemacht. Und da gibt es auch noch interessante kleine Anekdoten zu erzählen. Eines Abends hat mich der Leo mitgenommen. Nach dem Dreh sind wir was trinken gegangen oder so. Und dann hat er mich mitgenommen und hat gesagt, komm, ich zeig dir was. Und dann sind wir zu einem Lokal gegangen in der Querstraße von Champs-Élysées. Und da gab es einen American Diner, so einen Schlauch. Und da saß nur eine Person ganz hinten, ja, zwischen Büchern, links und rechts so Bücher, wie so hochgestapelt. Und man erkannte dann, wenn man näher reinging, Godard, ja. Der Leo ist aber nicht hingegangen und Godard hat auch nicht geguckt und so, sondern wir standen ziemlich abseits an der Bar. Aber man hat Godard halt gesehen und so. Und der Witz war, dass der Leo genauso gekleidet war wie der Godard. Schuhe, Hose, Jacke, alles war gleich. Und dann war klar, ja, der ist zu Godard übergelaufen. Ich glaube, die hatten einen Streit auch, einen Konflikt, Truffaut und Leo, weil Leo sich voll mit den Filmen von Godard identifiziert hat und auch so ein Revolutionär gewesen ist, auch 68 bei der Besetzung der Kinemathek. Da war er in vorderster Front und ist richtig militant geworden und hat sich politisiert. Und Truffaut konnte ihnen das alles nicht bieten in dieser Zeit, ja, so eine politische Dimension. Und der hat sich vielleicht auch von dieser Figur emanzipiert, aus getrennt von Bett und Tisch, und hat es natürlich wirklich grandios gespielt. Es war ein Komödiant und ganz in der Tradition der französischen großen Komödianten. Und unbewusst, er war ja nie auf einer Schauspielschule, aber die Regisseure wussten das halt, also Truffaut und Godard wussten das und haben ihn auch so eingesetzt. So geriet Michael Klier unversehens direkt hinein in den Urkonflikt der Nouvelle Vague zwischen François Truffaut und Jean-Luc Godard, die zuvor Freunde gewesen waren. Sie hatten gemeinsam über Film geschrieben für die Cahiers du Cinéma. Für Godards Debütfilm Außer Atem lieferte Truffaut die auf einer Zeitungsmeldung basierende Ursprungsstory. 1968 verhinderten sie gemeinsam mit anderen auf der Bühne des alten Palais du Festival, dass der Vorhang aufgeht, und kämpften für den Platz ihres neuen Kinos der Autoren auf dem wichtigsten Filmfestival der Welt, bevor sie dann endgültig verschiedene Schulen des modernen Kinos verkörperten und sich auch persönlich auseinanderlebten. Mit dem intellektuell abgehobenen und dezidiert politischen Kino von Godard auf der einen und dem sehr publikumszugewandten liebenswerten Kino Truffauts auf der anderen Seite. Dessen Quintessenz hat Truffaut einmal so formuliert. Ich stelle mir den Film von morgen also noch persönlicher vor. Als einen individualistischen und autobiografischen Roman, wie ein Bekenntnis oder Tagebuch. Die jungen Filmemacher werden sich in der ersten Person ausdrücken und schildern, was ihnen widerfahren ist. Das könnte die Geschichte ihrer ersten oder neuesten Liebe sein, ihr politisches Erwachen, ein Reisebericht, eine Krankheit, ihr Militärdienst, ihre Hochzeit, ihre letzten Ferien, und es müsste fast notgedrungen ankommen, weil es wahr und neu wäre. Der Film von morgen wird ein Akt der Liebe sein. Quatre vents, tous les enfants du monde, croquant la vie à belles dents, comme une pomme ronde. Premier baiser, bonheur, chagrin, garde mon cœur, donne ta main, ça finit mal. Ça finit bien, tendre et cruel sont les enfants. Quand deux par deux sur les chemins, ils vont chanter l'amour à vingt ans. Sind Sie François Truffaut mal begegnet? Dreimal bin ich dem begegnet, alle dreimal in Paris. Ich habe dem meinen ersten Film geschickt, einen kurzen Film, 25 Minuten Probeaufnahme. Und ich habe ihm den geschickt, wir hatten schon vorher irgendwie Kontakt per Brief oder so. Nee, ich war schon in Paris und hatte mit ihm ein Interview gemacht, ja, was wir dann publiziert haben in der Filmzeitschrift Kino. Das war die erste Nummer von der Filmzeitschrift Kino, die ganz einfach war, hektografiert und es gab nur 6 Nummern. Dann hat er den Film gesehen, während die Muster angeschaut haben und hat mir auch einen Brief geschrieben zu dem Film. Und dann sind wir in Kontakt geblieben und dann habe ich ihn bei der Dreharbeit von La Peau Douce, die süße Haut, wieder gesehen, weil ich da bei den Dreh dabei war in Paris. Da gab es so eine Sequenz, wo das im Theater spielt. Und da war ich dann auch da, ja. Und habe da sozusagen Stagiair gemacht. Ich durfte alles anschauen und gucken, wie der arbeitet und so. Dann waren wir nochmal zusammen in einem Restaurant, wo er eine Szene von der süße Haut gedreht hat, wo die Frau ihren Mann erschießt. Und haben dann am selben Tisch gesessen, wo der Mann gesessen hat, den die Frau dann erschossen hat im Film. Einmal war ich auch zu Hause bei ihm, genau, zum Essen eingeladen. Und dann wurden wir bedient von einem Diener mit weißen Handschuhen und da habe ich einen kleinen Schock gekriegt. Dachte, oh, weiße Handschuhe, ein Diener und so. Und der hat im 16. Arrondissement gelebt, in einer großen Wohnung. Also sehr großzügig, was mich auch verblüfft hat, aber der war schon sehr erfolgreich. Der war ja sehr empathisch und ein sehr unglaublich freundlicher Mensch und sehr liebenswürdig und sehr warmherzig und offen. Und ich habe ihn ja auch interviewt für den WDR und habe ein kleines Porträt gemacht. Der war sehr, sehr umgänglich und ich fand das alles sehr verblüffend, dass der mich so aufgenommen hat und mit mir auf Augenhöhe geredet hat. Ja. Also ich konnte da schon ganz passabel Französisch, also ich konnte alles, was ich sagen wollte, auch auf Französisch sagen. Und dadurch war es natürlich auch einfacher. Das entspricht ungefähr dem Bild, was man so allgemein von ihm hat, dass er eigentlich nie konfrontativ war, dass er immer, wenn er Menschen mal so in seinen Kreis aufgenommen hat, sehr warmherzig kommuniziert hat. Und so sind ja auch seine Filme, also genau. Jedenfalls die meisten. Er ist ein sehr menschlicher Filmemacher gewesen. Also das war die Lektion von Renoir und von Rossellini. Diese Linie, die Hitchcock-Linie, ist eigentlich ist gar kein Aspekt für mich bei seinen Filmen. Die Neugier auf die menschliche Seite ist in seinen Filmen, was für mich hängen geblieben ist oder was ich finde, dauert. Und die Hitchcock-Seite dauert für mich überhaupt nicht in dem Sinne. Ja, die finde ich auch nicht interessant. Die ist filmisch vielleicht interessant in einer gewissen Weise. Aber die andere Seite sozusagen, die Nähe zu Renoir auch, ja, die hat ihn, glaube ich, schon filmisch am meisten geprägt. Obwohl natürlich, dann könnte man, wenn wir auf die einzelnen Filme zu sprechen kommen, die sind ja alle sehr unterschiedlich, aber sie haben alle einen sehr menschlichen Kern, sehr starke menschliche Momente. Überhaupt mit dem Übergang vom Dasein als Kritiker zu einem Leben als Filmemacher? Auskunft darüber geben kann am besten Hans C. Blumenberg, auch er zunächst ein leidenschaftlicher und bedeutender Kritiker, der Anfang der 80er Jahre Filmregisseur wurde. Woher kam bei ihm der Impuls für diesen Rollenwandel? Der Impuls, Filme zu machen, kam für mich eigentlich überraschend. Es war auf der einen Seite so, dass ich spürte, ich war jenseits der 30, also ich hatte schon lange geschrieben. Ich war 7 Jahre bei der Zeit, ich war vorher beim Kölner Stadtanzeiger gewesen. Das heißt, ich hatte auch wahnsinnig früh angefangen und ich hatte 2 Erfahrungen gemacht. Einmal, dass es sich anfing, ein bisschen zu wiederholen, nicht die Filme, die sich wiederholten, aber die Art, sie zu beschreiben. Also es fallen einem nicht immer ständig neue, brillante Formulierungen ein. Und das Zweite ist, was mich wirklich gestört hat an diesem Kritiker-Dasein, war, dass soweit es deutsche Filme betraf, dass es Leute ganz konkret unglücklich machte. Also wenn ich über einen neuen Film von Helmer, Sanders, Brahms schrieb, der mir nicht gefiel, dann weiß ich, dass Helmer, Sanders, Brahms, die ich persönlich wirklich mochte, eine Woche lang geweint hat. Also die war wirklich zutiefst unglücklich, dass in der Zeit dann irgendetwas Uncharmantes über ihren neuen Film stand. Und damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Also das fand ich schrecklich. Und ich dachte, das kannst du auf die Dauer nicht machen. Das war aber noch nicht der Punkt, wo ich dachte, du musst dir das selber antun. Ich ging dann einfach, um ein bisschen Distanz zu schaffen zwischen mir und diesem Job, für ein Jahr nach Australien. Und in Australien, durch so persönliche Entwicklungen, durch eine eigene, komplizierte, missglückte Liebesgeschichte, durch lange Reisen durch diesen Kontinent, auf einmal, als ich zurückkam, nach diesem Jahr, 82 war das, war auf einmal der Wunsch da, warum willst du das nicht eigentlich erzählen, was dir da in Australien widerfahren ist, und zwar jetzt nicht direkt autobiografisch, sondern übersetzt meinetwegen so in einen Thriller, also in etwas, was in Richtung Black Edwards, Stanley Donen so ging. Dann ging das alles relativ schnell, weil meinen ersten Film zu finanzieren war kein Problem, weil alle wollten mich scheitern sehen. Also insofern konnte ich mit Hilfe von Wolfgang Petersen, der damals noch mit seiner Radiant-Film mein Co-Produktionspartner war, waren diese 1,5 oder 2 Millionen, die das kostete, sehr schnell eingesammelt. Ich konnte Armin Müller-Stahl gewinnen, ich konnte andere gewinnen. Und dann gab es auch kein Zurück mehr. Dann merkte ich auch, dass es etwas war, was ich machen wollte. Ich merkte auch, dass ich sehr viel lernen musste, weil jeder, der anfängt, Filme zu machen, der aus dieser Theorie-Ecke kommt, wie Truffaut meinetwegen auch, weiß vielleicht mehr über Technik, aber der weiß nichts über Schauspieler. Also der Umgang mit lebenden Schauspielern, der muss wirklich gelernt werden. Und ich habe sehr eng damals auch mit Armin Müller-Stahl zusammengearbeitet. Ich habe in meinen ersten Filmen eigentlich immer sehr eng mit den Schauspielern zusammengearbeitet. Habe nie so getan, als wüsste ich alles, sondern habe gesagt, lass uns gemeinsam Dinge entwickeln. François Truffaut schob es später auf mangelndes Selbstvertrauen und seine Schüchternheit, dass er nicht von Anfang an daran gedacht habe, in den Regiestuhl zu wechseln und sich eher als einen Ideengeber für künftige Filme sah. In einem Gespräch mit Jean Collet, das als Monsieur Truffaut, wie haben Sie das gemacht, veröffentlicht wurde, beschreibt er das so. Zwischen den Filmerlebnissen und dem Entschluss, selber Regisseur zu werden, lagen noch etliche Etappen. Anfangs dachte ich daran, an Drehbüchern mitzuarbeiten. Ich sah mich eher auf der literarischen Seite. Indem ich über die Filme, die ich sah, Kritiken verfasste, dachte ich mir, eigentlich könnte ich dabei helfen, Geschichten fürs Kino zu erfinden. An die Regie habe ich erst nach und nach gedacht. Sehr mit Kindern zu arbeiten. Ich habe aber nur 3 Filme mit Kindern gemacht, in denen Kinder im Mittelpunkt stehen. Unter 19 Filmen ist das nicht viel, aber es gab noch mehr Projekte mit Kindern. Es ist ein bisschen so, wie wenn der Kapitän eines Schiffes, das gerade untergeht, sagt, Frauen und Kinder zuerst. Und das ist auch ein bisschen meine Devise. Und so gibt es eben Filme, für die gilt, Frauen und Kinder zuerst. Madame Lajoie ist die Frau des Aufnahmeleiters. Sie ist immer da, sitzt am Rand der Szenen und strickt. Sie interessiert sich überhaupt nicht für den Film. Eigentlich will sie nur auf ihren Mann aufpassen, aber sie bekommt alles mit, was abseits des Drehbuchs passiert. Und als eines Morgens Hauptdarstellerin Julie verschwunden ist und ebenso Alphonse, ihr Filmpartner, die beiden also offensichtlich eine Affäre haben, platzt ihr der Kragen. So geht das also zu beim Film. Was ist denn das für ein Beruf? Jeder pennt mit dem Nächstbesten, jeder küsst den anderen, alle duzen sich und lügen. Was soll denn das? Finden Sie das normal? Ich finde euer Kino, ich finde es unausstehlich. Ich hasse euch und euer Kino, ich hasse euch. Das reicht jetzt, bringen Sie Ihre Frau weg, Lajoie. Sie soll sich draußen beruhigen. Also Frau Lajoie übertreibt. Schon möglich, dass man in unserem Beruf mehr von der Liebe sieht und mehr davon spricht. Aber die Welt dreht sich nur, weil es überall die Liebe gibt. Was ist jetzt mit Julie? Naja, sie will unbedingt eine Beurre Motte. Beurre Motte? Was ist das? Na, das sind diese großen Butterklumpen. Die vom Land. Die müssen wir sofort heranschaffen. Was soll das denn? Ist sie verrückt geworden? Was macht sie? Sie weint und sie weint nur. Gut, sie wird schon aufhören, aber vorher will sie Landbutter. Da ist nichts zu machen. Bernard, holen Sie uns sofort eine Beurre Motte. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das steht nicht im Drehbuch, dazu bin ich nicht verpflichtet. Bernard, das muss sein. Bernard, das ist unfair. Schließlich ist das Kino eine große Familie. Naja, Beurre Motte gibt's nicht überall. Jedenfalls nicht hier in den Seealpen. Also nehmen wir jetzt 4 Stück Butter, kleben sie zusammen, wickeln sie in Gaze und dann sieht das Ganze aus wie Beurre Motte. In dieser Szene aus »Die amerikanische Nacht« ist es noch ironisch zugespitzt, das ganze Durcheinander der Liebe und des Lebens am Set von Dreharbeiten. Hauptdarstellerin Julie, gespielt von Jacqueline Bisset, und ihr Filmpartner Alphonse, gespielt von Jean-Pierre Léaud, sind sich offenbar näher gekommen. Da braucht es mehr als einen Haufen Beurre en Motte, um alles wieder ins Lot zu bringen. François Truffaut spielt im Film den Regisseur Ferrand. Er thront über dieser Situation wie über allen anderen Situationen und muss sie doch aushalten. Truffaut selbst hatte keine solchen Schwierigkeiten als Regisseur, sondern galt ganz im Gegenteil allgemein als Frauenregisseur. Er konnte Frauen inszenieren wie kein anderer. Und er fand Frauenfiguren, die Schauspielerinnen von Jeanne Moreau bis zu Catherine Deneuve und Fanny Ardant außergewöhnliche Auftritte ermöglichten und deren Starkarrieren begründeten. Deshalb ist der spätere Titel des Films »Der Mann, der die Frauen liebte« in vielen Essays auch ein Etikett für den Regisseur François Truffaut geworden. Der Film ist eine Frauen-, das heißt eine Schauspielerinnenkunst. Die Arbeit des Regisseurs besteht darin, schöne Frauen schöne Dinge machen zu lassen. Und für mich sind die großen Momente des Kinos die, in denen die Begabung eines Regisseurs mit der einer von ihm geführten Schauspielerin zusammenfällt. Das ist das Zitat, was so ähnlich in die Richtung leichter Filme geht, wo ich nie glücklich bin, wenn man das liest, weil... Wie bei allen Dingen muss man sich erstmal vor Augen lassen, wann hat er das gesagt? Das war in seiner Besprechung von Otto Preminger's Bonjour Tristesse. Das war 1958. Er hat es gesagt, nachdem er den Film gesehen hat. Das heißt, Jean Seberg spielte die Hauptrolle in Otto Preminger's Bonjour Tristesse. Truffaut war begeistert von Jean Seberg. In seinem Text beschreibt er, dass man hier der Geburt eines neuen Phänomens beigewohnt hätte, wo ein neues Regisseur-Hauptdarstellerinnenpaar sich gefunden hat, nämlich Preminger und Jean Seberg, wie vorher Sternberg und Dietrich und Hitchcock und John Fontaine oder Hitchcock und Grace Kelly. In seiner Begeisterung hat er diesen Satz geschrieben. Davor kommt ja noch der Satz, Film ist eigentlich eine weibliche Kunst, das heißt die Kunst der Schauspielerin. Also alles vor dem Hintergrund des gerade gesehenen Films Bonjour Tristesse und seiner persönlichen Entdeckung der tollen Jean Seberg. Er selber hat zu dem Zeitpunkt einen Film gedreht, Les Mistons, seinen ersten, mit Bernadette Lafont. Und auf den Film trifft der Satz bereits zu und der trifft auch auf spätere Truffaut-Filme zu. Nur in dieser paradigmatischen Art und Weise zu sagen, in diesem Satz steckt das ganze Kino von Truffaut drin, wie es oft benutzt wird, finde ich das Zitat einfach ein bisschen zu sehr belastet und auch nicht ganz geeignet, weil es wieder die Vielfältigkeit der Themen, auch die Andersartigkeit seiner Filme einfach zu sehr ignoriert. Naja, aber die Besonderheit der Frauenrollen in seinen Filmen, der schauspielernden Frauen, wie sehr die seine Filme prägen, das ist schon sehr auffällig. Das ist völlig klar und auch absolut unbestritten. Nur, was mich selber an dem Zitat stört, ist, dass es eigentlich etwas suggeriert, was in Wahrheit nicht da ist. Schaut man sich die weiblichen Figuren, die Protagonistinnen, die Heldinnen in Truffauts Filmen an, dann sind das starke, unabhängige, selbstbewusste, emanzipierte Frauen, die es immer mit eher schwächeren Männern zu tun haben. Nicht umsonst ist die Figur der Catherine, Jeanne Moreau in Jules und Jim, wirklich zu einer Galionsfigur der Frauenbewegung geworden. Auch überhaupt die Idee, dass eine Frau zwei Männer lieben darf, das war ja damals ein unglaublicher Skandal, dieser Film, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Ab 18 Jahren freigegeben, in Deutschland ab 18 nur unter Schnittauflagen freigegeben. Die Männer sind eindeutig das schwache Geschlecht bei Truffaut. Da nimmt er sich selber auch gar nicht aus. Auch in seinem Privatleben war er der schwache Mann. Nicht, dass er nicht sehr, sehr viele Liebesbeziehungen und viele sexuelle Beziehungen eingegangen ist. Aber alles mit sehr, sehr starken Frauen. Und der Truffautsche Mann Antoine Doinel als bestes Beispiel ist im Grunde ein Schlappschwanz und immer auf der Flucht. Jim, der Roman von Henri-Pierre Rocher, war 1953 erschienen und schon völlig in Vergessenheit geraten, als er François Truffaut auf dem Wühltisch eines Antiquariats in die Hände fiel. Er war gleich fasziniert vom Buch eines 73-Jährigen, der quasi einen Blick zurück auf Ereignisse in seinem Leben als junger Mann wirft. Es wirkte auf ihn allerdings vor allem im literarischen Ton frisch und unbekümmert. Bei der Vorbereitung seines Films lernte Truffaut den Schriftsteller genauer kennen und auch seinen zweiten Roman mit einem Mann zwischen zwei Frauen, den er ebenfalls verfilmen sollte. Zwei Engländerinnen oder Die Liebe zum Kontinent. Er bekam auch Kontakt zu Helen Hessel, dem realen Vorbild für die Catherine in Jules et Jim, mit der Rocher gemeinsam mit ihrem Mann in einer lebensbeglückenden Ménage à trois 13 Jahre lang zusammengelebt hatte. Sie sah Truffauts Film mehrfach und liebte ihn. Noch 1980 schickte sie ihm ein Foto von sich selbst aus der Zeit von Jules et Jim mit blondem Wuschelkopf und träumerischem, ins Innere gerichtetem Blick. Auf den ersten Blick gar nicht vergleichbar mit der Schauspielerin Jeanne Moreau, mit ihrer wilden Haarpracht und ihrer fröhlichen Wildheit, mit der sie als Catherine den Film von Truffaut dominiert. In Jules et Jim singt Jeanne Moreau ein Lied, das den ganzen Film zu enthalten scheint. Es ist ein Chanson von Serge Rezvani mit dem Titel »Le tourbillon de ma vie«. Moreau kannte Rezvani und seine Lieder sehr gut. Das Chanson handelt von der Anziehungskraft einer Frau, die sich dieser Kraft bewusst ist. Es geht ums Kennenlernen und um das Glück des Wiedersehens, um die Unbeständigkeit und die Kraft der Liebe. Kurz gesagt, um den Wirbelwind oder den Strudel des Lebens. Und natürlich ist es der große Hit von Jeanne Moreau. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Julie Jim war 1962 erst der dritte Film von François Truffaut. Er schildert eine utopische Welt des reinen Gefühls, in der zwei Männer durch die Liebe einer Frau miteinander verbunden sind. Die Szene der drei Hauptfiguren, wie sie miteinander auf einer schmalen Brücke um die Wette laufen, ist zum ikonografischen Bild der Lebensfreude, authentischer, unkonventioneller Liebe geworden. Oskar Werner als Jules mit Hut und wehender Jacke. Henri Serre als Jim, salopp mit offenem Hemd, hinterherhechelnd, und Jeanne Moreau als Catherine mit kecker Mütze und strahlendem Lachen vorneweg, als sei das Leben nur ein lustvolles Rennen zum Glück. Jeanne Moreau ist dabei Mutter und Geliebte und das eigentliche Zentrum des Films, der anfangs nur von einer Männerfreundschaft fürs Leben zu erzählen scheint. Und Truffaut ist zugleich filmischer Tabubrecher und schwärmerischer Propagandist, der, ausgerechnet im Umfeld des Ersten Weltkriegs angesiedelt, mit der grenzenlosen Freiheit und dem Reichtum der Liebe spielt. Seine lebenslange Freundin und nach Truffauts Aussage liebste Darstellerin Jeanne Moreau beschreibt das so. François war eigentlich sehr schamhaft, aber in seinen Filmen konnte er ungemein offen sein. Da sprach er über das, was ihn beschäftigte und beeinflusste. Die Menschen lieben ihn, weil er die Menschen liebte. Ich glaube, dass die Menschen lieben, weil sie die Menschen lieben. Was würde dem Kino fehlen, hätte es nie einen François Truffaut gegeben? Ich glaube, es hätten großartige Frauengeschichten gefehlt, weil Truffaut wirklich ein Frauenregisseur war und seine Filme, angefangen mit Julie Jim, angefangen mit den Filmen mit Catherine Deneuve, auch die Antoine Doinel-Filme sind ja eigentlich fast mehr Frauenfilme als Männerfilme in gewisser Weise. Also es würden viele Frauenfilme fehlen. Und ich glaube, der berühmte Satz, von dem ich nicht wirklich sicher bin, ob er tatsächlich von Truffaut stammt, weil er allen möglichen Leuten untergeschoben wurde, Film sei die Kunst, mit schönen Frauen schöne Dinge zu machen, den man heute auch in dieser Form möglicherweise nicht mehr so sagen sollte, deutet ja auch in diese Richtung. Und Truffaut war ja den Frauen in seinen Filmen auch sehr nahe. Da gab es ja auch immer Überschneidungen zwischen künstlerischen und privaten Obsessionen. Ich glaube, es gibt kaum eine Hauptdarstellerin eines Truffaut-Films, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen, mit der er nicht auch privat liiert war. Das war zum Teil sehr tragisch, seine Beziehung mit Claude Jade, die er, glaube ich, 14 Tage vor der geplanten Hochzeit auf das Schnödeste verlassen hat. Seine stürmische Romanze mit Jeanne Moreau, die ihn dann verließ, worauf er in ein tiefes Loch fiel. Das lässt sich immer weiter fortführen. Er verliebte sich Hals über Kopf in Frau Deneuve, in wen auch immer. Es war immer Drama, Zusammenbruch, Katastrophe. Und trotzdem drehten die dann ein paar Jahre später, wie es in Frankreich so üblich ist, man vertrug sich wieder und drehte dann auch wieder miteinander. Aber das habe ich später, als ich mich so biografisch ein bisschen mit Truffaut beschäftigt habe, habe ich das immer so wahrgenommen als was Besonderes. Ich glaube, das war auf der einen Seite ein sehr kühler, aber auf der anderen Seite ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Das ist nicht wirklich ein Widerspruch. Gibt es dann so eine besondere Anziehung der Filmregisseure zu ihren Hauptdarstellerinnen? Oder ist das wirklich was Spezielles? Ich habe diese Erfahrung nie gemacht. Meine erste Hauptdarstellerin war meine leider inzwischen verstorbene Freundin Barbara Rudnick, mit der ich 1983, 84 meinen ersten Film Tausend Augen gedreht habe. Das war dann schon, weil sie am Anfang war ihrer Karriere, ich am Anfang meiner Karriere, eine Zusammenarbeit, die enger war vielleicht als unter anderen Umständen. Und daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt fürs Leben, aber nie mehr. Also ich habe Barbara immer wieder gesehen, noch kurz vor ihrem Tod, auch Jahrzehnte später. Aber ich habe nie die Erfahrung gemacht und glücklicherweise nicht gemacht, dass ich mich leidenschaftlich in eine meiner Hauptdarstellerinnen verliebt hätte. Und ich glaube, man braucht als Regisseur auch eine gewisse Distanz. Also wenn ich nicht mehr in der Lage bin, in meinem Stuhl zu sitzen und mir das anzugucken, ohne dass dieser Blick persönlich gefärbt ist, dann entgeht mir möglicherweise auch einiges. Also wenn ich das so durch die Augen der Liebe sehe, das ist nicht die Aufgabe des Regisseurs. Was ist denn dran an dieser Behauptung, dass das Filmmedium ein besonders von den Frauen geprägtes Medium ist? Es ist so, dass erst zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten der Einfluss der Frauen auf das Filmemachen größer geworden ist. Also wenn ich mir jetzt angucke, dass die interessantesten Filme vielleicht dieses Jahres oder dieses Sommers sind Filme von Sofia Coppola, von Greta Gerwig, von anderen Frauen. Also da hat sich sehr viel getan. Der Anteil von Frauen an der Regie, an der Produktion, sogar an der Kamera ist sehr viel größer geworden. Das ist eine der wunderbarsten Entwicklungen, die es überhaupt gibt. Als ich angefangen habe, gab es kaum Frauen, die zum Beispiel im Regiegewerbe tätig waren. Also in Deutschland war das vielleicht Margarete von Trotter, war das Christel Buschmann, waren das wirklich sehr wenige. Und das ist schade. Ja, aber was der Truffaut ja wohl meint, ist ja noch was anderes. Es geht mehr um eine Ausstrahlungsfrage der Frauen, die man in seinen Filmen zumindest dann immer wieder findet. Natürlich hat er Filme auch so besetzt und auch so geschrieben, das muss man natürlich auch sagen, weil es fängt ja alles bei dem Drehbuch an, dass die Last der Qualität dieser Filme oder des Charismas dieser Filme natürlich auf den Schultern der Hauptdarstellerin liegt. Das ist eindeutig so in einem Film wie Die Braut trug Schwarz. Das ist ein Film, der ohne Jeanne Moreau nicht vorstellbar ist, der auch mit einer anderen Darstellerin für mich nicht vorstellbar ist. Bei der letzten Metro ist ein Film von Catherine Deneuve fast so wie von Truffaut. Da war er auch sehr großzügig in dem Maße, wie er da Spielflächen angeboten hat. Er hat natürlich auch erkannt, wie abhängig er war vom Charisma dieser Frauen. Und die Männer? Sie sind Wachs in den Händen der Frauen. Der Prototyp des Truffautschen Mannes ist der erwachsene Antoine Doinel, dessen Liebe, Ehe und Trennung in dem bekannten Filmzyklus geschildert wird. Doinel gilt als alter Ego Truffauts, dessen fiktives Leben in einer Art Schämengeschichte als stetes Scheitern an den Frauen und seinen Vorstellungen von ihnen inszeniert. Er setzt immer wieder auf falsche Fährten, übersieht naheliegendes Glück, ist nie Herr der Lage, aber grenzenlos vor allem für sinnlose Dinge begeisterungsfähig, was ihn zu einem Chaplin-artigen Charakter macht. Weibliche Beinpaare treiben Bertrand an, den Mann, der die Frauen liebte. Dabei ist er nur auf der Suche nach dem Geheimnis des Weiblichen, das für ihn unerreichbar ist, weil er schon zu seiner Mutter nicht vordringen konnte. Am Ende wird Bertrand Opfer eines Unfalls, weil er den steten Blick auf Frauenbeine auf der anderen Seite der Straße nicht verlieren wollte. Frauen sind für ihn nie real. An seinen flüchtigen Affären interessieren ihn nur die kuriosen Umstände des Liebesaktes, kleine erotische Details. Und so ist die Geschichte dieses Don Juan trotz aller komödiantischen Pointen eine dezent vorgetragene Tragödie, die Truffaut als seine eigene empfunden haben könnte. Ein Grund dafür könnte in einer erstaunlichen Eigenschaft Truffauts bestehen, in seiner Schüchternheit. Robert Fischer erklärt das anhand des Klavierspielers Charlie, der in »Schießen Sie auf den Pianisten« mit einer brutalen Gangstertruppe aneinander gerät. Was mich bei unserer ersten Begegnung wirklich sehr frappiert hat, war seine Schüchternheit. Also das heißt, einen Film hat er über einen schüchternen Mann gedreht, »Schießen Sie auf den Pianisten«, wo Charles Aznavour den Protagonisten verkörpert, basierend auf einem Roman noir von David Goodes. Die Kriminalgeschichte war nur ein Vorwand, um die Studie eines schüchternen Menschen zu zeigen. Und niemand hat damals, also ich schon mal gar nicht, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, hat geahnt, wie sehr viel von ihm selber auch in dieser Figur drin steckt. Also wenn man sich Charlie Collère in »Schießen Sie auf den Pianisten« anschaut, wie er von Charles Aznavour fantastisch gespielt wird, dann hat man Truffaut vor Augen. Das war Truffaut. Und das war bei unserer ersten Begegnung so, dass mir natürlich das Herz in der Hose saß, weil ich dem großen Truffaut mit Truffaut an einem Tisch saß beim Abendessen. Meine Schüchternheit in dem Moment war nichts gegen seine Schüchternheit. Und das hat mich völlig überrascht und natürlich auch sofort für ihn eingenommen. Das fand ich sehr attraktiv an ihm, auch so als Mensch jemandem gegenüber zu sitzen, der zu den großen Regisseuren gehört und der schüchtern war, aber gleichzeitig unglaublich aufmerksam, der zuhören konnte, der also absolut kein Großmaul. Ganz genau das Gegenteil, er hat Großmäuler gehasst natürlich. Ich habe es oft erlebt, wenn wir mit anderen zusammen waren, auch mit anderen Journalisten zusammen waren und wo ich immer schon vorher wusste, oh Gott, wenn Truffaut auf den stößt, das kann nicht gut gehen. Und Truffaut schaltet dann auch komplett ab, er wird still, sagt, ich habe Migräne und geht. Das war Teil seiner unglaublich sensiblen Art, die er hatte und eine Schüchternheit, die er Frauen gegenüber auch hatte, aber was ihn offenbar nicht daran gehindert hat, sehr heftige und zum Teil auch sehr schwierige Beziehungen zu Frauen einzugehen, sehr oft mit den Hauptdarstellerinnen seiner Filme. Aber interessanterweise meistens so, ein interessanter Blick, den man jetzt auf seine Filme unter diesem Aspekt werfen kann, dass er sich in eine seiner Hauptdarstellerinnen nach dem ersten Dreh verliebt am Schneidetisch, weil für Truffaut wäre der Anfang einer Liebesbeziehung während eines Drehs schwer vorstellbar. Bei den Dreharbeiten geht es um den Film. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Das ist genau das, was Godard ihm als Lüge vorgeworfen hat. Godard hat gesagt, im Moment der großen Auseinandersetzung und was zum Bruch der Freundschaft führte. Ich habe dich gestern Abend mit Jacqueline Bisset im Lokal gesehen und ich sage, du bist ein Lügner, wenn du in deinem Film »Die amerikanische Nacht« zeigst, wie jeder mit jedem schläft, nur der Regisseur schläft nicht mit irgendjemandem. Truffaut verliebt sich nach den Dreharbeiten in die Hauptdarstellerin und dreht dann nochmal einen Film mit ihr. Bei Jacqueline Bisset gibt es nur den einen, aber bei Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Claude Jard, Marie-France Bizier bis hin zu Fanny Ardant war es immer so, dass er zwei Filme zum Teil sogar mehrere, wie bei Claude Jeanne, mit denen Frauen gedreht hat, Jules und Jim und Brautdruck Schwarz, Geheimnis der falschen Braut und Letzte Metro. Claude Jeanne in den Duhanel-Filmen, Fanny Ardant in Die Frau nebenan und Auf Liebe und Tod. Und wenn man diese Filmpaare sich vor diesem Hintergrund anschaut, der erste ist immer ein Film eines Mannes, der im Begriff ist, sich in diese Frau zu verlieben. Und der zweite Film ist jeweils der Film eines Mannes, der bereits der Liebhaber, der Freund, der Lebenspartner dieser Person ist. Dann ist das ganz interessant und es eröffnet nochmal einen eigenen Blick auf die Filme. Die Filmwissenschaftlerin Gertrud Koch hat als Filmkritikerin begonnen und mit der einflussreichen Zeitschrift Frauen und Film, zu deren Mitbegründerin sie gehörte, die Grundlagen für eine feministische Filmtheorie in Deutschland gelegt. Ihre wissenschaftliche Arbeit reflektiert immer wieder die Filmtheorie Siegfried Krakauers, der zur Frankfurter Schule gehörte. Mit der Einführung zu dessen Werk begann sie ihre akademische Karriere, die 1999 zur Professur der Filmwissenschaft an der Freien Universität Berlin führte. Gertrud Kochs Art und Weise, das kritische Denken zu verwirklichen, ist geradezu ein Modell, heißt es in der Laudatio zum Ehrenpreis der deutschen Filmkritik, den sie 2019 für ihr Lebenswerk erhielt. In diesem Spannungsfeld ist die Rezeption der Filme von François Truffaut besonders herausfordernd. Und so ist sie die vierte Sachverständige, die sich in dieser Sendung zu François Truffaut äußern soll. Ist er wirklich aus Ihrer Sicht ein Frauenregisseur und sein Kino dazu da, schöne Frauen schöne Dinge machen zu lassen? Das ist mir ein bisschen zu viel oldschool sozusagen. Also auch deswegen, weil die Geschichten, die Truffaut erzählt, ja durchaus ambivalente Frauenfiguren haben. Also die, wo die Schönheit dieses Moment der Blendung hat, also diese Vamp-Figuren wie die Braut, die Sirene vom Mississippi und so weiter. Da bedient er natürlich sozusagen den Kinomythos des Wems und der Frau, die eigentlich das Unglück bringt und so weiter. Aber das sind nicht alle. Also ich finde, er hat eigentlich eine ziemliche Variation an Frauen, also auch Schauspielerinnen. Sicher sind die alle sehr schön auf ihre Art. Aber es ist, finde ich, nicht so, dass man sagen kann, er bleibt in diesem Entwurf eines Bildes der Superschönheit. Also deswegen finde ich dieses Bon mot mit den schönen Frauen machen schöne Sachen. Nö, bei Truffaut machen die nicht nur schöne Sachen, die machen auch ziemlich viel Ärger. Ja. Also das ist ja alles gar nicht so. Also deswegen finde ich das so ein bisschen, ja, klingt gut, aber würde man heute vielleicht gar nicht mehr so toll finden. Also wenn das alles wäre, was Truffaut zu bieten hätte, würde man sagen, okay, keep it cool. Ne? Ich finde es interessanter, dass er Momente zeigt, wo das eben nicht so einfach aufgeht, wo das auch gar nicht mehr so unbedingt jetzt an die Schönheit gekoppelt ist. Also in dem Moment, wo die in Verhältnisse sich einlassen, wird es ja oft dann ganz, ganz schwierig und so. Ne? Und da werden diese Frauen ja plötzlich auch merkwürdig eckig. Ne? Also bis zu dem Negativmoment, in Der Mann, der die Frauen liebte, wo die Frauen im Grunde gar nicht mehr auftauchen. Ne? Also das ist ja schon auch wieder, wenn man so will, in Truffauts Welt eine Kritik an dieser Verselbstständigung, dieser Fetischisierung des Schönheitsmoments in diese Todesdimension. Ne? Also insofern würde ich ihn da verteidigen. Der Saum des Kleides dieser Frau, der Bertrand in einem Ladenlokal begegnet, besteht aus Fransen, die bei jeder Bewegung ihre Beine sanft umschmeicheln und sie dadurch umso mehr zur Geltung bringen. Als sie die kleine Treppe aus dem Geschäft im Souterrain hinaufstöckelt, kann Bertrand nicht wegsehen. Dann wird er abgelenkt von der Verkäuferin, die ihn etwas fragt, und kann danach erst wieder der Frau hinterherschauen, die draußen die Straße überquert. Wieder sieht er nur ihre Beine mit dem wippenden Kleidersaum, entschuldigt sich knapp und rennt aus der Tür, sieht sie gerade noch ihr Auto besteigen und davonfahren. Er notiert die Nummer des wegfahrenden Wagens. Wieder einmal beginnt seine Jagd nach dem Fetisch. Unendlich traurig sind Filme ohne Frauen, schrieb Truffaut in sein Tagebuch, das er während der Dreharbeiten zu seinem Science-Fiction-Film Fahrenheit 451 führte. Einem Film, in dem es zwar eine zentrale doppelte Frauenrolle gibt, der aber in einer entmenschlichten Zukunftswelt spielt, die, so sagt es Truffaut selbst, im Wesentlichen keusch ist. Schließlich geht es um die Rettung der kostbaren Bücher vor dem Verbrennen. Doch meist geht es um die Frau nebenan, ein schönes Mädchen wie ich, süße Haut, das Geheimnis der falschen Braut oder die Frage, was von der Liebe bleibt. Ein Chanson, das Charles Trenet im Doinel-Film Geraubte Küsse singt. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Aber er liebt sie. Ihr wolltet doch heiraten. Ja, das hat er sich eingebildet. Ich hab nie was von Heirat gesagt. Und außerdem, schon das Wort Heirat macht mich krank. Und was er alles braucht. Eine Frau, eine Geliebte, eine Mutter, eine Pflegerin, eine kleine Schwester. Ich bring das nicht fertig, all diese Rollen auf einmal zu spielen. Das ist schlimm, was Sie da machen. Sie spüren das nicht. Aber Sie sind grausam. Kann schon sein, aber das ist mir egal. Es ist vorbei. Ich will nichts mehr davon hören, klar? Und er braucht gar nicht zu glauben, jeder müsse für ihn leiden. De mon passé. De mon passé. Im Grunde genommen hat er emanzipierte Frauen gezeigt, bevor das Wort da war. Obwohl Simone de Beauvoir hatte längst das andere Geschlecht, ich glaube, das war schon da. Ja? Die sind ja auch in einer Atmosphäre aufgewachsen nach dem Krieg. Die waren bei Kriegsende alle so um die 15, 16, Godard, Truffaut und so. Und die haben so wahrscheinlich ein enormes Großartigkeitsgefühl entwickelt, wie frei man sein kann und das Kino nochmal eine größere Freiheit, ein Freiheitsgefühl vermitteln kann. Und gleichzeitig haben sie unbewusst die Rechte der Frauen, also wie sie sie dargestellt haben oder erzählt haben, war schon eigentlich auch ein Emanzipations-, Frauen so darzustellen. Der Erfolg rührt auch daher, dass sich viele, viele Frauen in der ganzen Welt damit identifizieren konnten, mit dieser Art von Freiheit. Es waren keine Ehefrauen mehr, die irgendwie gefolgt sind Männern, die haben eigene Wege gegangen, auch die Braut zieht schwarz oder so. Für mich ist Truffaut auch ein Gefangener der Liebe zu den Frauen. Und das hat auch eine schöpferische Energie bei ihm. Also das war ein Antrieb, dass Frauen schöne Dinge machen. Das ist ja nicht nur der Satz, den kann man ja viel tiefer interpretieren noch, weil die Abhängigkeit von diesen Frauenbildern, ja. Und Truffaut hat sein Rollenbild als Mann nicht richtig gefunden. Auch Godard nie, ja, noch weniger. Aber das ist interessant, dass die so waren, weil vieles spiegelt sich dann in den Filmen wieder. Und die Filme sind auch interessant, ja. Für mich als älterer Filmemacher jetzt, für mich ist das menschliche Moment wichtiger geworden als viel früher. Also der warme Filmemacher. Er hat sehr viel sehr warme Filme gemacht, die die Menschen angesprochen haben, berührt haben, ja. Und dann hat er mal Filme gemacht, die kalt bleiben und die einen nicht erreichen. Schon als Kind waren mir die Filme lieber als die Realität. François Truffaut erzählt von seiner eigenen Kindheit, in der er sich oft heimlich ins Kino geschlichen hat. Und er erzählt damit in seinem ersten Film Les 400 Coups auch von seinem alter Ego Antoine Doinel, der sich die Schule seines Lebens durch Schulschwänzen verschafft, stattdessen auf dem Jahrmarkt und im Kino lernt. Womit wir beim zweiten Teil der Rettung des filmischen Schiffskapitäns wären, nach den Frauen Kinder zuerst. Das ging schon los mit seinem Debütfilm, dessen Drehbuch er zusammen mit Marcel Moussy verfasst hatte, wofür sie, was kaum noch bekannt ist, bereits 1960 als Verfasser des besten Originaldrehbuchs für einen Oscar nominiert waren. Es gab ja nie einen Film, wo ein Junge mit 14 so eine Hauptfigur war. Gab es in der Filmgeschichte in der Weise noch gar nicht. Und der hat das erste Mal ein Kind, das auf dem Weg zur Adoleszenz war, voll als Figur ernst genommen und sehr authentisch gefilmt und sehr tief, ein sehr tiefer Film, menschlich. Nicht alle Filme von Truffaut sind menschlich tief, das wird gar nicht thematisiert, das war gar nicht die Frage. Und die Fragen von Relevanz oder Alleinstellungsmerkmal, solche Fragen wurden früher nie gestellt, ja, die haben einfach gemacht, was sie wollten. Und Leo in diesem Film, sie küssten und sie schlugen ihn, er hat die Zuschauer sensibilisiert für etwas. Damals gab es noch kein Coming-of-Age-Konzept, ja, was heute so wirklich gang und gäbe ist. Und die Jugend hat ihren Platz gefunden im Kino, ja, und ein eigenes Genre bekommen. Um 1900, also zum Jahrhundertwechsel, 20. Jahrhundert anfing, gab es Schriften zur Jugend und die Jugend wurde damals als Krankheit beschrieben, die man schnell durchlaufen müsste, am besten im Militärdienst, ja. Die Jugend wurde als etwas Unstetes und Gefährliches betrachtet, wo man auf die schiefe Bahn geraten kann. Und die Figur von Leo in dem Film Les 400 Coups, sie küssten und sie schlugen ihn, der gerät ja auch auf die schiefe Bahn. Ja? Truffaut zeigt die ganze Dimension dieser menschlichen Tragödie, weil es eine große Fallhöhe, der Film dann. Und deswegen ist er so berührend und auch Erwachsene haben den angeschaut. Und dann entwickelt sich die Figur sozusagen und wird fast ein Mann, wird fast erwachsen. Und die Frage ist, ob Truffaut jemals erwachsen geworden ist. Ja? Es gibt ein berühmtes Buch von einer Freud-Schülerin, einer Psychoanalytikerin, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber die hat geschrieben, Der ewige Jüngling. Ja? Das ist ein ganz berühmtes Buch, wo es sehr viele Porträts über Künstler gibt, die nicht erwachsen geworden sind, ja? Obwohl sie schon 40 und älter waren. Saint-Exupéry, da gibt es ein geniales Porträt, der Flieger geworden ist, nur damit er nicht in der Realität seine Füße verankern musste. Und dieses Filmemachen für Truffaut, für mich, ja, hat sowas Ähnliches. Ja. Der hat Filme gemacht, damit er nicht erwachsen werden muss, weil das Erwachsensein war für ihn dann eine traurige Sache. Und da kommen auch dann Filme, wo diese Männer so eine Melancholie in sich tragen, ja, sprich eine verdeckte Depression. Und plötzlich kippt das alles um, aus dieser Leichtigkeit des nicht erwachsen werden wollens oder auch sich da drum herumdrücken oder spielerisch damit umzugehen und zu scheitern. Aus unserer Perspektive, aus seiner Perspektive damals, gab es diese ganze Philosophie, dass man muss erwachsen werden und so, hat einen ganz anderen Zungenschlag. Ja? Heute geht die Jugend bis 40 und die Jugend ist das Wichtigste in der Lebensphase geworden, ja. In unserer Lebensphase, die Jugend dominiert alles, den Markt, alle Medien und so weiter. 2 weitere eindrucksvolle Filme zum Thema Kindheit und Jugend hat François Truffaut gedreht. Einer ist völlig wild und wirkt durch und durch improvisiert, mit Kindern, die weitgehend sich selbst spielen. Truffaut und seine Assistentin Suzanne Schiefmann machten daraus den Film Taschengeld. Er zeigt vorwiegend glückliche Kinder in einer freundlichen Lebenswelt. Etwa wenn Sylvie, die von ihren Eltern nicht mit ins Restaurant genommen wurde, sich das Megafon ihres Polizistenvaters schnappt und der Nachbarschaft mitteilt, dass sie Hunger habe und prompt über einen abgeseilten Korb mit wunderbaren Speisen versorgt wird. Truffaut nimmt die Eigenständigkeit und Kreativität dieser Kinder freudig an und glaubt an sie. Das tut auch Dr. Itard in L'Enfant Sauvage, der Wolfsjunge. Er hat 1798 ein verwildertes Kind im Wald gefunden, das nicht einmal sprechen konnte. Nach dem Bericht des echten Dr. Itard über seine Begegnung mit Victor Laveyron inszenierte Truffaut seine an den deutschen Caspar-Hauser-Mythos erinnernde Geschichte von der Suche nach dem zivilisierten Rest im wilden Kind und spielt in einem eher kühlen Film, der im Wesentlichen einer Versuchsanordnung gleicht, den gestrengen Lehrer und Wissenschaftler, der stolz in seinem Tagebuch festhält, als Victor zum ersten Mal geweint hat. Gehorcht er mir und korrigiert sich aus Angst und in der Hoffnung, belohnt zu werden? Oder aus einem uneigennützigen Gefühl von moralischer Bedeutung? Um diesen Zweifel zu klären, muss ich etwas Abscheuliches tun. Ich muss Victor eine Ungerechtigkeit zufügen. Ich werde ihn grundlos bestrafen, unmittelbar nachdem er eine einfache Aufgabe gelöst hat. Ich werde ihm eine verhasste Strafe auferlegen und ihn in die Kammer sperren, um zu sehen, ob er mit Empörung reagiert. Victor kommt. Itard zeigt ihm 2 Kärtchen. Buch, Schlüssel. Buch, Schlüssel. Geh. Ich warte. Victor verschwindet aus dem Bild. Dann kommt er zurück mit Buch und Schlüssel und bleibt lächelnd stehen. Was ist denn das, Victor? Was hast du gebracht? Das habe ich nicht gewollt. Itard wirft Buch und Schlüssel weg, packt Victor und schüttelt ihn. Victor ist erschrocken. Geh, in die Kammer mit dir. Geh, Victor, geh. Itard schleppt Victor die Treppe hoch und versucht, ihn in ein Kämmerchen zu schieben. Victor wehrt sich. Geh, geh, Victor. Lass los. Au, ah. Victor hat Itard kräftig in den Arm gebissen. Doch dann ändert sich etwas. Itard nimmt den Jungen in den Arm und versucht, ihn zu beruhigen. Ja, ja, es ist ja gut. Es war alles richtig. Du hast recht, dich aufzuregen. Neben anderen Fragen ist die Kindheit so ein Thema, was sich durch viele seiner Filme zieht. Ja, das ist ganz toll zu sehen natürlich und die Linie auch von dem ersten Film zu den Taschengeld. Ja. Und ich habe Taschengeld vor ein paar Jahren gesehen und dieser Film ist so frisch und hat so eine Kraft, ja, so eine subversive Kraft fast, weil alle diese Kinder sind so kleine Rebellen gegen die Erwachsenenwelt, ja. Und sind aber auch so fast kleine Philosophen manchmal, haben unglaubliche Gesichter. Das ganze Spektrum von diesen Gesichtern ist echt ein besonderer Film von Truffaut, wo man wirklich spürt, dass er ganz authentisch ist, dass er wirklich absolut aus seiner Kindheitserinnerung alles sofort präsent hatte. Und der Film funktioniert wahnsinnig gut und ist sehr, sehr gut gealtert. Also im Sinne von, dass er so frisch wirkt wie nur was. Aber Wolfsjunge auch. Wolfsjunge ist auch ein sehr interessanter Film. Da spielt er den Erwachsenen Erzieher, da gelingt es ihm. Und für ihn war, glaube ich, dieser Film wahnsinnig wichtig. Ja? Warum auch immer. Aber irgendwann habe ich mal gelesen, dass das für ihn so ein Schlüssel war, ein Schlüsselmoment, weil vielleicht hat er versucht, so zu sein, wie seine Eltern nicht waren, eventuell. Ja? So als ein Moment, wie man sein könnte oder so, wenn wirklich jemand hilft, ins Leben hineinzukommen, ja, und ihn nicht in den Stich zu lassen. Also diese Filme über Jugend sind alle sehr stark und die sind auch nicht gealtert. was ihn ja auch so beschäftigt hat in dem Wolfsjungen. Wie kommt man eigentlich in die Sprache rein oder damit auch in eine Möglichkeit, mit anderen sich auszutauschen oder die zu verstehen oder sich auch verständlich zu machen? Und dieses Moment, dieses Glücksmoment, plötzlich zu merken, man wird verstanden. Das natürlich, könnte man sagen, ist so dieses pädagogische Moment. Und das Unglück dreht sich ja immer im Grunde darum, wo man sich missversteht oder nicht versteht oder wo das, diese Verstehenskommunikation irgendwie verhindert wird, wie in die Brautdruck schwarz oder so, wo es natürlich irgendwie also sozusagen permanent um diese Modelle von Täuschung geht. Das kann nicht gut gehen. Für Truffaut kann das nicht gut gehen. Das bleibt in der Enttäuschung dann auch. Die Kindheit oder besser den kindlichen Blick darf man bei François Truffaut nicht auf die Filme verengen, in denen Kinder und Jugendliche Filmthema sind. Vielmehr sieht François Truffaut den Kinderblick allgemein als eine mögliche Haltung und Wahrnehmungsperspektive, die man in vielen seiner Filme wiederfindet. Das beschreibt Truffaut zum Beispiel mit Blick auf seinen Film »Die letzte Metro«, in dem das Théâtre Montmartre die Bedrohung durch die Nazi-Okkupation und eine Dreiecksliebesgeschichte mit Catherine Deneuve als Diva, Gérard Depardieu als jungem Schauspielstar und Heinz Bennent als verstecktem Theaterleiter überstehen muss. Schon seit langem dachte ich daran, einen Film über diese Zeit zu machen. Zu Anfang des Krieges war ich 8 Jahre alt, am Ende war ich 12. In ernsten Situationen sehen Kinder Dinge, die Erwachsene nicht sehen. Kleine Einzelheiten, wie etwa bei einer Beerdigung. Kinder sehen die Erwachsenen weinen. Sie selbst können es nicht. Sie sind einfach empfänglich für pittoreske und ungewöhnliche Dinge. Sie sehen ihre Familie anders angezogen und die Trauer der Erwachsenen erscheint ihnen schockierend. Sie haben den Eindruck, dass die Erwachsenen Komödie spielen. Mit diesem Kinderblick habe ich den Krieg betrachtet. Deshalb gibt es in dem Film »Die letzte Metro« so viele Einzelheiten, die jemand, der 10 Jahre älter wäre als ich und diese Zeit als Erwachsener erlebt hätte, nicht hätte erfinden können. Jetzt stecken wir mittendrin im Abenteuer. Vor Beginn der Dreharbeiten wünsche ich mir vor allem, dass der Film schön wird. Sobald die ersten Schwierigkeiten auftreten, werden meine Ambitionen kleiner und ich hoffe einfach nur noch, dass wir den Film zu Ende bringen. Gegen Mitte der Dreharbeiten prüfe ich mein Gewissen und sage mir, du hättest besser arbeiten können, du hättest mehr geben können. Doch jetzt bleibt nur noch die 2. Hälfte des Films, um es wieder gut zu machen. Von diesem Moment an gebe ich mir Mühe, alles lebendiger zu machen, was auf der Leinwand gezeigt werden soll. Endlich scheint mir Je vous présente Pamela auf dem richtigen Weg zu sein. Die Schauspieler kommen leicht mit ihren Rollen zurecht, das Team hält gut zusammen, private Probleme zählen nicht mehr, das Kino regiert. Das Kino regiert. Das ist nicht nur die Maxime von François Truffaut. Es ist auch der Grundgedanke der Nouvelle Vague, der neuen Welle des französischen Films, die er in den 1960er Jahren mit angestoßen hat und die seither unter dem Label Autorenkino das Kino in Europa und auf der ganzen Welt bestimmt. Filme sind dabei ganz persönliche Äußerungen von Künstlern, die vor allem von Autoren und Regisseuren bestimmt werden. Im Unterschied zu Hollywoods industriell gedachter Unterhaltungsfabrik. Die Namen der Regisseure erscheinen auf den Leinwänden nun als erstes nach dem Titel des Films mit dem ganzheitlichen Versprechen »Ein Film von«. Die Regisseure sind nun neben ihren Schauspielern die neuen Stars des Kinos. Über ihre spezielle Handschrift wird nun gesprochen wie zuvor nur über die der Maler oder Schriftsteller. Der jeweils spezielle Stil von Filmregisseuren wird seither öffentlich diskutiert. Zum Beispiel spricht man vom Lubitsch-Touch in den Filmen des deutschen Immigranten Ernst Lubitsch. Und so könnte man fragen, was wäre der Truffaut-Touch, der spezielle Stil und die Arbeitsweise von François Truffaut? Natürlich ist die Kunst eine Steigerung des Lebens. Wenn man zum Beispiel einen Roman, ein Theaterstück oder ein Drehbuch schreibt, lässt man all die langweiligen Dinge ohne Bedeutung heraus. Zwangsläufig intensiviert man das Leben, das normalerweise eben nicht so spannend ist. Warum haben die Leute manchmal nervöse Depressionen? Dann, wenn sie die Wirklichkeit nicht mehr beeinflussen können. Dann fühlt man sich ohnmächtig, bricht zusammen. Natürlich ist es ein Privileg, einen Roman, ein Theaterstück oder einen Film machen zu dürfen. Man kann dann Szenen erfinden, die alle interessant sind. Eine Handlung, in der es keine Langeweile gibt. Weil zum Beispiel zwei Leute sich treffen, denen das im normalen Leben nie passiert wäre. Das ist es. Ein Regisseur ist ein Organisator von Begegnungen. Man präsentiert die Ereignisse nicht so wie im wirklichen Leben, sondern spannender, interessanter, fieberhafter auch. Deshalb sind die Leute glücklich im Kino. Das Kino ist eine populäre Kunst seit 80 Jahren, weil die Leute wissen, dass sie dort eine Form von besserem, intensiverem Leben sehen können. Ein Leben ohne tote Zeit. Und wie erreicht man das bessere Leben im Kino? Die Basis des Truffaut-Touchs in einer Welt nach der Art des François Truffaut ist zunächst einmal seine ganze Persönlichkeit als Mensch und als Filmemacher. Und die ist, in der allgemeinen Wahrnehmung zumindest, jederzeit freundlich und zugewandt. Auch Robert Fischer hat das erlebt, als er Truffauts Begleiter bei der Präsentation seiner Filme in Deutschland wurde. Bevor er so viele der Bücher von und über Truffaut ins Deutsche übersetzt oder herausgegeben hat. Was mich beeindruckt hat bei der Pressetour für die letzte Metro, wo ich als Übersetzer dabei war, nicht nur bei den Pressekonferenzen, auch bei den Einzelinterviews. Es ging durch 3 Städte, München, Hamburg und Köln. Ich kann mich erinnern, es war in Köln. Das war dann bereits unser, ich habe es nicht mitgezählt, aber sicherlich 15., 16. Einzelinterview mit einem Journalisten. Und wo ich inzwischen, ich hatte sowas ja vorher noch nie mitgemacht, aber wo ich inzwischen mindestens die Hälfte der Fragen der Journalisten schon kannte, weil es kamen natürlich immer dieselben Fragen. Und wo ich aber mit jedem Interview mehr Respekt vor Truffaut bekam, weil man ihm das nie anmerkte, dass er diese Frage bereits zum 20. Mal hörte und jetzt auch zum 20. Mal beantwortete. Er hat gegenüber dem Journalisten immer wieder eine leicht veränderte Antwort gegeben, immer wieder dieselbe Frage, die ihm so vertraut war, so beantwortet, als würde er sie zum ersten Mal hören, mit einer großen, großen Professionalität. Dann habe ich ihm das gesagt und habe gesagt, wie schaffen Sie das, dass Sie das hinkriegen, dass Sie auf diese Fragen, die ich schon nicht mehr hören kann, wie Sie mit unendlicher Geduld darauf so antworten, als ob Sie sie zum ersten Mal hören. Und dann hat er gesagt, weil jedes einzelne Interview, was ich während der Pressetour mache, noch Teil meiner Arbeit an dem Film ist. Die Arbeit an diesem Film, die letzte Metro, wird erst vorbei sein, wenn die letzte Pressetour und wenn das letzte Interview zu diesem Film vorbei ist. Das heißt, dahinter steckt natürlich auch die eigene Erfahrung als Journalist, weil er war einer der ersten mit seinen Kollegen von den KJD Cinema, die überhaupt Interviews mit Filmregisseuren gemacht haben. Das ist auch wieder etwas, was uns heute als völlig selbstverständlich gilt. Das war es aber nicht. Vor den KJD Cinema war es nicht üblich, dass man lange, tiefgehende, tiefschürfende Interviews mit Filmemachern machte. Das gab es einfach nicht. Das heißt, er sah sich natürlich auch in jedem dieser Journalisten und der Fragesteller selber, weil er viele Jahre an deren Stelle sah. Nur es gehört zu der Großzügigkeit, auch gegenüber Journalisten, gegenüber Menschen, die ihn um Hilfe bitten, ist etwas, was er von André Bazin übernommen hat. André Bazin war legendär für seine Großzügigkeit, die zum Teil schon pathologische Züge annehmen konnte. Das hat Truffaut übernommen. Da muss ich sagen, wenn ich in den Briefen die Briefe nachlese, da kommt es auch wieder zum Ausdruck. Das heißt, die Großzügigkeit, die sich in kleinen Dingen auch äußern konnte, dass ihm ein Buch in die Hand fällt, wo er meint, es könnte mich interessieren, seinen deutschen Statthalter sozusagen, schickte mir das. Ne? Und das ist etwas, was man kaum glauben kann, dass jemand dafür überhaupt Platz frei hat im Kopf, um an sowas zu denken. Aber es gehört auch dazu, um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, es gehört auch zu dem Truffaut-System, zu dem System Truffaut dazu. Und das ist jetzt eine ganz andere Art, das zu betrachten. In jedem Land, also in jedem Territorium, wie es in der Filmhandelssprache heißt, in jedem Territory eine Vertrauensperson sich aufzubauen, sitzen zu haben, um von der Vertrauensperson, wenn es um den Start eines neuen Films geht, profitieren zu können. Es gibt ja tausend Probleme, die nicht jeder Regisseur ernst nimmt. Es ist nicht jeder so wie Stanley Kubrick, der auch noch vor dem Deutschlandstart sich jedes deutsche Kino anschaut, in dem sein Film läuft, ob die Projektion auch funktioniert in dem Format, wie er sich's vorstellt. Truffaut ist nicht ganz so extrem gewesen, aber Truffaut machte sich sehr, sehr große Gedanken über, wie wird der Filmtitel in den Sprachen heißen, wie ist die Untertitelung oder gerade die Synchronisation, funktioniert alles, welche Entscheidungen sind dort zu treffen. Und da ist natürlich nichts wertvoller für einen Filmemacher, der diese Ansprüche an sich selber hat, dass er eine Vertrauensperson in den einzelnen Ländern sitzen hat, mit der er genau diese Dinge vorher schon besprechen kann. Und es gab einen in Skandinavien, es gab einen in Japan, es gab einen an der Ostküste von Amerika, es gab einen an der Westküste von Amerika. Auch das ist etwas, was man in den Briefen dann nachlesen kann. Das ist ein sehr kluges System, glaube ich. Aber es war ein Geben und Nehmen. Das ging mit Helen Scott los, mit seiner Übersetzerin, die er beim Hitchcock-Buch dabei hatte. Das war seine amerikanische Freundin. Das heißt aber nicht, dass er die ausgenutzt hat, sondern es war ein Deal, den man hatte, obwohl man es selber nicht so empfand. Es war aber gleichzeitig auch eine Freundschaft, selbstverständlich. Was aber kommt von diesem Truffaut-Touch in seinen Filmen an? Was kann man davon sehen? Woran erkennt man, dass man einen Film von François Truffaut vor sich hat? Erste Antwort: an deren Cinephilie, an der Liebe zum Kino, die alle seine Filme durchdringt. Denn Truffaut und die Nouvelle Vague waren sich der Traditionen der Kinokunst bewusst und hatten Vorbilder, die sie zitierten. Sie bemühten sich, von ihnen zu lernen. Schon als Kritiker Ende der 1950er Jahre hatte Truffaut immer wieder Kontakte geknüpft zu von ihm bewunderten Regisseuren und für die Cahiers du Cinéma die Methode des Werkgesprächs entwickelt. Zu einem solchen wollten sein Kollege Claude Chabrol und er sich im Winter 1955 mit Alfred Hitchcock treffen, als dieser sich im Studio Saint-Maurice in Joinville zu Nachsynchronisationen für Über den Dächern von Nizza aufhielt. Doch bevor es zu den geplanten Tonaufnahmen kommen konnte, landeten die beiden mitsamt einem anschließend unbrauchbaren Tonbandgerät im Pool des Hotels, an dessen Bar sie Hitchcock erwartete. Erst einige Jahre später, 1962, gelang es Truffaut endlich, ein 50-stündiges Gespräch mit Hitchcock zu führen, an dem die Übersetzerin Helen Scott tatkräftig teilnahm. Wenn man das heute im Original anhört, klingt das wie ein wildes Kauderwelsch. Truffaut aber, inzwischen selbst erfolgreicher Filmemacher, gelang es daraus, ein ikonisches Filmbuch herzustellen, das 1966 unter dem Titel »Le cinéma selon Hitchcock« – »Wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock?« – veröffentlicht wurde. Der deutsche Titel beschreibt eigentlich besser die Methode des Interviews, in dem Truffaut mit Fragen nach Einzelheiten zur Filmentstehung tief in die Schaffensgeheimnisse des Meisterregisseurs Alfred Hitchcock eindringt. Zugleich diente diese Veröffentlichung Truffaut als Instrument der Selbstvergewisserung und machte den Hollywood-Studioregisseur Hitchcock unversehens zum Fahnenträger des Autorenkinos Truffautscher Prägung, weil man einen derart genauen Einblick in seine Regie bekam. Also ich glaube, dass dies die erste Generation in der Welt überhaupt war, die so über Kino gedacht haben und so über Kino geschrieben haben. Bazin, der Vater dieser ganzen Nouvelle Vague, wenn man so will, hat ja eine Art Philosophie des Sehens und Wahrnehmens entwickelt. Der kam dann von Merleau-Ponty, der hatte die Phänomenologie de la Perception geschrieben, die Phänomenologie der Wahrnehmung, wo es sehr viel um Sehen ging, ja. Es war auch ein völlig neues, revolutionäres Buch, dass man individuell sehen kann und dass man hinter die Dinge schauen muss und so weiter. Und die kannten das alle und haben über diese Filme, die sie mochten oder geliebt haben, reflektiert und sind die Ersten gewesen, die darüber nachgedacht haben. Rossellini hat, glaube ich, nicht darüber nachgedacht und Renoir auch nicht. Die haben Filme angeguckt, aber das ging ja auch noch gar nicht so viel vor dem Krieg. Waren nur französische Filme, weniger amerikanische. Also der Markt war noch gar nicht so gigantisch wie nach dem Krieg. Vor allem amerikanische Filme kamen massiv nach dem Krieg in die Länder in Europa. Und dann haben die so erstmal kennengelernt, was es alles gibt. Also dass es nicht nur französische Filmemacher gibt, sondern italienische und Buñuel und das und jenes. Japanische Kino kam dann später dazu. Und das haben die alles gesehen, ohne Ende. Und dann haben die natürlich... waren das solche Cineasten, Regisseure, die ein großes Bewusstsein von, wie macht man eine Einstellung, ja? Wie muss eine Einstellung sein, das, was Hitchcock sozusagen bis zum Exzess getrieben hat. Und wie filmt man ein Gesicht, ja? Und wie macht man hell-dunkel und all solche Dinge, ja? Da haben die sich so eine eigene Ästhetik gebaut, die aber Truffaut sehr oft völlig vergessen hat, nämlich bei Sie küssen und sie schlugen ihn oder diesen ganzen Film über diese Jugendlichen und erst später wieder aufgenommen hat bei anderen Filmen. Dieses Bewusstsein übers Filmemachen, kein einziger war auf einer Filmschule, das gab es nicht, also waren alle Autodidakten, die haben auch keine Regieassistenz bei anderen gemacht, bei den klassischen alten französischen Kinoleuten, sind über die Kritik reingekruft ins Kino und haben dann gesehen, ob es funktioniert. Ja? Seitdem ist es da. Seitdem ist so ein Bewusstsein da, dass man sich auf andere Filme berufen kann oder dass man etwas macht, was von dem und jenem inspiriert ist. Bei Bergmann, der wusste gar nichts. In Schweden gab es nichts. Ja? Ein paar schwedische Filme, Dreier oder so, vielleicht ein paar deutsche Filme aus der Nazizeit oder davor. Aber sonst gab es nichts. Ja? Die hatten keinen großen Film. Bildung will ich nicht sagen, aber kein Filmwissen und haben auch nicht reflektiert. Bergmann war überhaupt nicht intellektuell in dem Sinne, ja. Antonioni vielleicht ein bisschen mehr, aber hat auch sehr intuitiv gefilmt. Das sieht man in seinen kurzen Filmen schon. Da gibt es keine Reminiszenz an was anderen. Und das finde ich sehr interessant. Das lebt heute fort. Ich glaube, dass die cineastische, die Cinephilie, sich auf Filme zu beziehen, heute gar nicht mehr geht. Man muss eigentlich irgendwie zu was anderem zurück, zu einer Unschuld. Und in Truffauts Filmen gibt es auch diese Unschuld, wo keine Reminiszenz zu spüren ist. Bei Taschengeld hat man das Gefühl, es ist ein völlig freier, neuer Film. Der beste Film ist der, der die größtmögliche Konzentration erreicht. Deswegen sind für mich die meisten französischen Filme uninteressant. Vor allem interessiere ich mich für Filme, die sparsam mit Farben, Dekor und Darstellern umgehen, die also stark von Konzentrationen geprägt sind. Ich bin nämlich der Meinung, der Film soll einen Kontrast zum Alltagsleben und zum Fernsehen bieten. Eine wichtige Rolle für die cinéphilen Regisseure der Nouvelle Vague spielte die Cinémathèque Française, die Henri Langlois 1936 gegründet hatte und in deren Kinosaal die Regisseure der neuen französischen Welle alle Nuancen der Filmgeschichte erfahren konnten. Dort trafen sie sich auch immer wieder beim Anschauen alter und neuer Filme, wodurch die Cinémathèque für die Filmkünstler zu einem nahezu paradiesischen Ort wurde. ...1977 suchte Steven Spielberg, damals ein junger Wilder des Hollywood-Kinos, der nach dem Vorbild der Nouvelle Vague die Außenseiter-Tendenz des New Hollywood etabliert hatte, für eine bestimmte Rolle einen besonderen Darsteller. Einen Mann mit der Seele eines Kindes, einen gütigen, warmherzigen Menschen, der das Außergewöhnliche, das Irrationale zulassen kann. Der sollte in seinem Science-Fiction-Film Unheimliche Begegnung der dritten Art einen Wissenschaftler spielen, der einen Verständigungscode aus 5 Tönen zugleich übersetzt in 5 Handgesten entwickelt, die die im Film auftretenden Aliens als eine Art Friedensbotschaft verstehen werden. Idealbesetzung für diesen Part fand er in François Truffaut, der nach kurzem Zögern mit der Rolle einverstanden war. Wenn im Film Truffauts Figur Claude Lacombe beim spektakulären Treffen mit den Aliens am Devil's Tower in Wyoming seine Friedensbotschaft übermittelt, hat man den Eindruck, François Truffaut musste das Staunen für diese Rolle gar nicht sonderlich einstudieren. Er wirkt fast ebenso fremd wie sein Docteur Itard in Der Wolfsjunge. Auch dieser muss erst die Sprache finden, die der wilde Junge versteht, und zweifelt doch stets daran. Wer dem authentischen François Truffaut einmal in die Seele schauen will, muss gesehen haben, wie er in Spielbergs Film dem Anführer der Außerirdischen direkt in die Augen schaut. Spielberg überließ Truffaut weitgehend die Ausgestaltung seiner Rolle und Dialoge. Heraus kam eine neue Variante des Truffaut-Touchs. Das Staunen und die Liebenswürdigkeit, die Neugier und die Offenheit gegenüber dem Fremden. Die Filmmusik von John Williams fängt das großartig ein. Was würde dem Kino fehlen, hätte es nie einen François Truffaut gegeben? Was würde Truffaut fehlen, hätte es nie das Kino gegeben? Jetzt landen wir sofort bei Hitchcock natürlich, weil beispielsweise hätten wir dann nicht nur keinen Film, kein Werk von François Truffaut heute, sondern auch keinen Hitchcock, so wie Hitchcock heute angesehen wird oder erkannt worden ist. Und das ist oder weist hin auf einen sehr wichtigen Charakterzug von Truffaut, der seine Filme natürlich auch sehr, sehr stark prägt. Das ist die Treue gegenüber den Personen, die er liebt, im direkten Sinne, aber auch eben im übertragenen Sinne, die er verehrt, die er als Kolleginnen schätzt. Und Das ist eine Treue sogar gegenüber den Personen und Autoren, über die er seine eigenen Filme macht. Das ist etwas, was ihn sehr, sehr unterscheidet von den meisten Regisseuren, glaube ich. Die meisten Regisseure begeistern sich für den Film, den sie momentan drehen oder vorbereiten, gehen damit meistens so um die 9 Monate so schwanger, bis es zu den Dreharbeiten kommt, oder die 9 Monate können auch die Dreharbeiten beinhalten. Und danach ist das Kind auf der Welt und dann entlässt man es. Das war bei Truffaut nie so, sondern Truffaut ist seinen eigenen Filmen und seiner eigenen Arbeit, die aber, wie ich vorhin ja schon angedeutet habe, immer auch aus einer Liebe, entweder zum Thema, zu einem Buch, zu einem Autor, einer Figur, heraus etwas war, was in ihm weiterlebte. Das hatte auch zur Folge, dass er Filme über Jahre hin vorbereiten konnte, so lange, bis in seinen Augen alles bereit war, um sich auf das Abenteuer eines Drehs einzulassen. Aber es bedeutete auch, dass beispielsweise Jules und Jim nach einem Roman von Henri Perrochet, dass er erst Jahre später erfuhr, wer sich hinter der Figur des Jules verbarg, nämlich der deutsch-jüdische Autor Franz Hessel, dass sofort wieder seine alte Leidenschaft für den Stoff, für die Figuren und für die realen Figuren dahinter wieder aufflammte. Und das war erst Anfang der 80er Jahre, das heißt 20 Jahre, nachdem er den Film gedreht hatte, einen großen Erfolg mit dem Film hatte, seine eigene Begeisterung für diesen Stoff und das, was dahinter steckte und was an Personen und Menschen und Figuren dahinter steckte, hat nie nachgelassen. Und diese Begeisterung, eigentlich ist es mehr als Begeisterung, es ist schon fast eine Obsession, die steckt auch in seinen Film, die überträgt sich auch. Und was ihn auch ausgezeichnet hat, ist der große Respekt. Es ist eine Mischung aus Treue, Respekt, Loyalität. Das sind alles Dinge, die ihn sehr, sehr gut charakterisieren. Es ist eben noch eine Partei da, die seine ganze Aufmerksamkeit und seinen Respekt hat am anderen Ende der ganzen Geschichte, nämlich der Zuschauer. Ich glaube, da kann man wirklich die Regisseure dieser Welt einteilen in die, die den Zuschauer als Komplizen sehen und die, denen es ziemlich egal ist, wie ihre Filme bei einem Zuschauer ankommen. Zu Truffauts Gruppe gehören natürlich all die Regisseure, die er so verehrt hat, also Hitchcock, Renoir, Lubitsch, Rossellini. Und in diese Reihe gehört er auch. Da reiht er sich komplett ein. Das heißt, alles Regisseure, die in jeder Phase des Drehs, auch schon des Drehbuchschreibens, das Publikum immer schon im Blick haben. Und jetzt nicht in irgendeiner bevormundenden Weise und auch anders als bei Hitchcock, der eben der große Manipulator war. Auch Lubitsch war ein großer Manipulator, eben in einem anderen Genre als Hitchcock. Truffaut ging es weniger um das Manipulieren, sondern um das an die Hand nehmen und den Zuschauer wirklich als Komplizen zu betrachten. Das merkt jeder Zuschauer eigentlich auch. Wenn man sich einen Truffaut-Film anschaut, merkt man, dass hier ein Filmemacher am Werk war, der in jeder Minute an den Zuschauer gedacht hat und alle Entscheidungen, die er als Regisseur treffen musste, immer im Hinblick darauf getroffen hat, wie kommt das an? Wie funktioniert das? Das hat auch nichts damit zu tun, jetzt gefällig zu sein oder dem Zuschauer hinterher zu rennen, sondern allein mit der Frage, wie drücke ich mich filmisch am verständlichsten aus? Wie halte ich meinen Zuschauer bei der Stange? Wie halte ich seine Aufmerksamkeit? Wie wecke ich sein Interesse an meinen Figuren und an meiner Handlung? Und wie halte ich dieses Interesse und diese Spannung, jetzt auch nicht im Hitchcockschen Sinne, sondern im dramaturgischen Sinne, wie halte ich das bis zum Schluss aufrecht? Das ist etwas, was ich in dieser Form und in dieser Ausprägung bei kaum einem anderen Regisseur erlebt habe. Musik. Der Truffaut-Touch hängt natürlich nicht allein von Truffaut selbst ab, denn das Kino ist eine Gemeinschaftskunst. Nach und nach scharte Truffaut eine Familie um sich, eine Familie der Gewerke. Und das sind nicht nur die Schauspieler, die wie Jean-Pierre Léaud immer wieder mit ihm zusammenarbeiteten. Hinter der Kamera sind das Raoul Coutard und später Nestor Almendros, als Drehbuchmitarbeiter Jean Gruyot und Suzanne Schiffmann. Mit all jenen versuchte Truffaut, einen gemeinsamen Ton zu finden, was im Wortsinn für die bei ihm stets besonders präsente Filmmusik gilt. Die stammt in den meisten seiner Filme von Georges Delerue, dessen Musik für »Die amerikanische Nacht« so denkwürdig und einzigartig den Film mitbestimmt. Ich glaube, dass ich da Menschen getroffen haben, die auf derselben Wellenlänge liegen. Also hauptsächlich geht das Erkennen von Truffaut aus, der eben in Georges Delerue jemanden erkannt hat, dessen Musik am ehesten dem entspricht, was er sich vorstellt. Und genauso ist es bei dem Licht von Nestor Almendros auch. Das ist auch etwas, was Truffaut auszeichnet und auch abhebt von anderen Regisseuren. Nämlich, dass er beispielsweise nie ein Drehbuch alleine geschrieben hat. Und wenn man seine Briefe, seine Korrespondenz sich durchliest, ist es hochinteressant zu beobachten, wie er Autoren, die ihm aufgefallen sind, auch Romanautoren, deren Arbeit er schon für andere Filme gesehen hat und die ihm dort aufgefallen sind, wie er regelrecht denen Anträge macht und sie hofiert und schon spürt, dass sie die richtigen für ihn, für einen bestimmten Stoff sein würden. Und wie er alles dran setzt, wirklich sie auf seine Seite zu ziehen und sie mit an Bord zu holen. Das führte dann zu langjährigen Zusammenarbeiten und Freundschaften, wie beispielsweise zwischen Truffaut und Jean Gruyot. Jean Gruyot, ein Autor, ein Drehbuchautor, der spezialisiert war auf historische Stoffe. Alle Filme, wo Truffaut mit Jean Gruyot zusammen das Drehbuch geschrieben hat, zum größten Teil Literaturadaptionen, bilden eine Gruppe von Filmen innerhalb von Truffauts Werk, die Truffaut selber als seine liturgischen Filme bezeichnet hat. Also Filme, Truffaut hat es immer so gesagt, deren Gemeinsamkeit, man kann sie immer gut dran erkennen, in allen kommen Kerzen vor. Das ist auch so der Hinweis auf das Liturgische. Das heißt, Truffaut, der wirklich kein religiöser Mensch war oder für den zumindest das Kino die Religion war, aber der ansonsten wirklich mit Religion nichts am Hut hatte. Was Truffaut aber verstanden hat, war die liturgische Seite des Katholizismus, das Ritual der Messe beispielsweise. Das schlägt sich dann im grünen Zimmer nieder. Aber er hat in Gruyot jemanden erkannt, der sein Komplize sein könnte, den er zu seinem Komplizen gemacht hat für bestimmte Filmprojekte. Und so hat er sich für jedes Filmprojekt genau erstmal ausgesucht, mit wem drehe ich jetzt dieses Ding. Und für ihn war ein Filmdreh sowas wie ein Ding drehen. Man schart eine Bande um sich zusammen, genau als ob man in eine Bank einbrechen würde, Rififi. Das ist für Truffaut, einen Film vorzubereiten und zu drehen. Man bereitet den großen Coup vor und auch wie das Gehirn dieser Bande natürlich sich jeden einzelnen seiner Bandenmitglieder anguckt und jeden einzelnen auch für seine besonderen Fähigkeiten anheuert. So hat Truffaut das auch mit seinen Komponisten, mit seinem Kameramann und mit seinen Drehbuchautoren gemacht. Das Bild der Bande, die man für den großen Coup eines Films um sich scharen muss, gibt dem Kino etwas spielerisch Verruchtes. Das Filmteam geht eine Verschwörung ein, zum Besten dessen, was später auf der Leinwand zu sehen sein wird. Es ist also auch eine Verschwörung mit dem Zuschauer. Er ist Teil der Bande. Trotzdem kommt es im Wesentlichen auf den Anführer an, auf den Chef der Bande, auf François Truffaut. Der gibt die Richtung vor. Die anderen folgen ihm. Wohin? Das ist ein sehr, sehr weites Feld, auf dem wir uns da bewegen. Es gibt so viele unterschiedliche Strategien, Filme zu machen. Aber die von Truffaut war immer sehr menschenfreundlich. Ich glaube, das ist etwas, was mich an Truffaut immer sehr angezogen hat. Eine Großzügigkeit, eine Menschenfreundlichkeit, eine Freundlichkeit gegenüber seinen Figuren, ein Verständnis gegenüber seinen Figuren. Ganz anders als Godard meinetwegen, mit dem er sich ja dann auch irgendwann zerstritten hat. Godard war ein Zyniker und Truffaut war kein Zyniker. Also das ist vielleicht ganz wichtig. Deswegen würde ich denken, dass Godard vielleicht für die Filmgeschichte die größere Rolle gespielt hat, aber für die Anmut des Kinos, für den Charme des Kinos und auch für die Tauglichkeit des Kinos, uns zu verzaubern, ist Truffaut wahrscheinlich der interessantere Regisseur. Also was mich so überrascht hat, als ich die ersten Truffaut-Filme gesehen habe, war, dass die alle anfangen mit so einem heiteren Moment und dann völlig melancholisch werden. Und am Ende gibt es immer Tote. Und diese Mischung, die klassischen Genre-Regeln so neu zu sistieren, dass man mit so einer Alltagsszene anfängt und dann entwickelt sich das in so Dimensionen, die man noch gar nicht ahnt. Also das fand ich immer sehr interessant bei Truffaut. Also wenn man das jetzt sozusagen in die ganz banalen Vergleiche bringen würde, dann ist ja Truffaut immer so ein bisschen gesehen worden, so wie der Haydn der Musik, nicht? Also so jemand, der eher so ein wohlgestimmtes Angebot macht, wo man sich sozusagen in einer gehobenen Heiterkeit befindet. Und wenn man genau guckt, ist es das natürlich überhaupt nicht. Und das, finde ich, eben war sicher auch der Anteil von Truffaut an der Nouvelle Vague. Genau diese Erwartungen, die ja oft in den klassischen Genres von der ersten Einstellung und dem ersten Ton an, ist es klar, jetzt wird es traurig oder lustig oder dies oder jenes oder so. Ja. Und das unterläuft er. Und das hat mich immer fasziniert bei Truffaut. Diese Schwebezustände, wo dann auch immer ganz wenig passiert. Mich hat es nochmal erinnert in diesen Kritiken, die Truffaut geschrieben hat als sehr junger Mann. Schreibt er ja auch über Tati. Und Tati ist ja auch innerhalb der Komödie ein Meister dieser Schwebezustände, wo die Komik eigentlich genau daraus resultiert, dass es nicht knallt. Es ist ja so, egal mit wem man spricht, Truffaut gilt, verglichen mit anderen Meistern der Nouvelle Vague, als der Vertreter der leichten Muse. Truffaut hat immer Kritiken gelesen, der hat immer sich was überlegt fürs Publikum. Der wollte dem Publikum gefallen. Er wollte gefallen, er hat aber auch einen sehr, sehr genauen technischen Sinn für das, was Kino ist. Also in seinen Filmkritiken kommt er ja zu so ganz genauen Analysen, wie eine Einstellung gemacht ist und was da für Technik eine Rolle spielt. Und dieses Moment, das sozusagen in diese Leichtigkeit des Erscheinens, und dann ist da eben irgendwas Schönes auf der Leinwand, dass dazwischen so eine harte Realität steht, das, finde ich, zieht er in den Filmen auch durch. Also berühmt die eine Sequenz, wo ein Brief in die Post gebracht wird, an dem jetzt die ganze Dramaturgie der Liebeskomödie hängt. Und er zeigt dann das Rohrpostsystem unterirdisch, wie dieser Brief durch diese technischen Stadien befördert wird. Also da gibt es plötzlich so einen Einbruch, wo so dieser im französischen Sinne Komödienton, ist ja keine Slapstick-Komödie, wo die Fetzen fliegen, sondern so eine Gesellschaftskomödie. Ja. Und der zeigt darunter eigentlich diesen Unterbau der Gesellschaft als dieses technische Gerüst, was das zusammenhält. Und das finde ich irgendwie interessant, dass er das so einbaut in scheinbar ganz überzeugende Geschichten, die er aber immer auch in diese Doppelbödigkeit bringt. Und das übersieht man gerne bei Truffaut. Das bestimmt ja auch sein berühmtes Buch. Wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock? Da fragt er ja nach technischen Details. Absolut, ja. Bis hin zur Lampe im Milchglas. Gleichzeitig ist das, was er da schafft, mit diesem berühmtesten aller Filmbücher, die Gründungslegende der Nouvelle Vague, dem er Hitchcock, was er gar nicht so war, zum Autor erklärt und damit das Konzept des Autorenfilms vorgibt. Ich glaube, dass diese Generation von der Nouvelle Vague, die haben gelernt, Filme zu machen, indem sie Filme analysieren. Also es ist kein Zufall, dass die eben gleichzeitig als Kritiker gearbeitet haben. Also die hatten sozusagen nicht nur diesen liebevollen Blick der cinephilen Passionen, sondern die hatten auch diesen kalten, analytischen Blick auf die Sachen. Und da kann man natürlich sagen, also bei Truffaut und Godard trennt sich das. Also die sind beide Virtuosen in der Entwicklung je einer Richtung. Und Truffaut entwickelt dieses klassische, wenn man so will, Kino der Affekte und Illusionen, indem er eben Geschichten erzählt, in filmischen Bildern erzählt. Und er schafft es aber eben doch immer noch, dieses analytische Moment mit einzuziehen, weil er seine eigenen Geschichten dann eben auch immer wieder zum Scheitern bringt. Also deswegen kommt dann eben auch immer dieses etwas Melancholische zum Tragen, die Braut, die verschwindet, das scheinbar spielerisch gelungene Leben zu dritt endet mit dem Tod. Ne? Also es sind alles Sachen, die im Grunde dann als Kinomythos erzählt werden und dann aber auch gezeigt werden, dass sie als Geschichte dann irgendwie doch tödlichen Ausgang haben. Das ist was Neues. Das Moment der Melancholie, das Gertrud Koch hier anspricht, war François Truffaut sehr klar. Er wusste, dass es unbedingt notwendig war für die scheinbar so besondere Leichtigkeit vieler seiner Filme. 1961 schrieb er in einem Brief an Jean Mambrino, einen damals noch unbekannten Lyriker mit jesuitischem Hintergrund, der mystische Gedichte schrieb und Filmliebhaber und Autor bei den Cahiers du Cinéma war. Jules et Jim hat wirklich an meinen Kräften gezehrt. Mein Entschluss, ihn nicht schon früher zu drehen, erwies sich als goldrichtig. Denn von meinen drei Filmen war dies der schwierigste. Ich glaube, es ist, trotz der heiklen Aspekte der Vorlage, ein zutiefst moralischer Film geworden, schon allein der schrecklichen Traurigkeit wegen, die er entfaltet. Das passiert mir nun schon zum dritten Mal. Anfangs glaube ich, einen lustigen Film zu drehen, und auf halbem Weg merke ich, dass er Traurigkeit braucht, um überhaupt zu funktionieren. Zurück auf die Erweiterung des Autorenmodells vom reinen Künstlermodell, vom idealistischen Künstlermodell, zu dem sozusagen eines Gesellschaftsschreibers. Ja. Und da ist natürlich Truffaut nochmal sehr interessant, weil er ja tatsächlich in einer, wenn man so will, ersten Person spricht, das aber sozusagen als ein Wir hinkriegt. Das ist eben Leo und er. Er bildet schon ein Kollektiv, in dem eben diese eigene soziale Biografie nochmal eine andere Grundierung bekommt. Das ist jetzt nicht einfach nur, wie ich zu einem berühmten Künstler wurde, der ich geworden bin, sondern da wird tatsächlich irgendwie nochmal so wie in einem Reenactment diese eigene biografische soziale Grundierung nachvollzogen. Und das war, glaube ich, das, was Truffaut ja auch diese wahnsinnigen Sympathien eingetragen hat, dass er tatsächlich also quasi Außenseiter der Gesellschaft ins Zentrum rückt, ohne diesen paternalistischen Blick auf die Armen, die man jetzt irgendwie mildtätig zeigt, sondern der zeigt diese Figuren auch in ihrer ganzen Widerborstigkeit. Und es hat so was, würde man sagen, Authentisches. In einer der zentralen Szenen von »Die amerikanische Nacht«, Truffauts Film über das Filmemachen von 1973, treffen die beiden Hauptdarsteller von »Je vous présente Pamela«, dem Film im Film, aufeinander. Schauspieler Alphonse ist verlassen worden vom Scriptgirl Liliane. Schauspielerin Julie, die ihn in der Geschichte des Films im Film verlässt, agiert nun als verständnisvolle Freundin. Ich weiß, was Sie gerade empfinden, Alphonse. Das tut sehr weh. Aber ich glaube trotz alledem, dass Liliane Sie liebt. Ja? Außerdem sind Sie ein wenig egoistisch. Sie wissen genau, wie schwer es für eine Außenstehende wie Liliane ist, mit einem Schauspieler zu leben. Na und? Deswegen muss sie doch nicht gleich mit dem Erstbesten abhauen und dann auch noch mit diesem blöden englischen Stuntman. Hey, Vorsicht! Ich bin auch Engländerin. Zufällig kenne ich diesen Stuntman. Da braucht man keine große Fantasie, um zu wissen, was zwischen den beiden passiert. Zu Beginn wird er Liliane immer zu den Dreharbeiten mitnehmen und dann kriegt er das langsam satt. Dann fühlt sie sich verlassen und allein in London. Ich wette mit Ihnen, in 2 Wochen ist sie wieder zurück. Glauben Sie? Ja. Ach, das ist mir egal. Selbst wenn sie zurückkommt, das ist vorbei. Ich will nicht mehr. Ich will lieber leiden. Außerdem, Julie, ich habe gerade jetzt etwas Schreckliches entdeckt. Dass man lieben kann, jemand wahnsinnig lieben, den man trotzdem verachtet. Den man hasst, so wie er denkt, wie er spricht, so wie er sich bewegt. Oh nein, nein, nein, Alphonse, nein! Wer sind Sie denn, jemanden so zu verachten? Selbst wenn man glaubt, man hat einen Fehler gemacht, ist es Unsinn, sich dafür zu schämen, dass man jemanden geliebt hat. Wenn Sie jetzt von Liliane verächtlich sprechen, dann ist es wie, wenn Sie sich selbst schlecht machen. Ja, vielleicht haben Sie recht, Julie, aber selbst abgesehen von Liliane enden Geschichten mit Mädchen immer in einer Katastrophe. Ich habe zu lange geglaubt, Frauen hätten etwas Magisches. Aber natürlich haben sie nichts Magisches. Außer die Männer haben auch was Magisches. Oder niemand hat was Magisches. Und dann weiß ich genau, dass Ferrand Unrecht hat. Das Leben ist viel wichtiger als das Kino. So, ich muss gehen. Danke, Julie. Danke für alles. Die Nouvelle Vague bemühte sich zunächst um die Wahrheit, weil das französische Kino sehr artifiziell war. Doch mittlerweile geht es um anderes. Die Suche nach der Wahrheit ist nicht mehr interessant. Man muss die gesamte Filmproduktion besser kontrollieren, um dem Kino schließlich seine Magie, die es teilweise verloren hat, wiederzugeben. Es handelt sich dabei um eine visuelle Kontrolle. Eine Kontrolle jeder Gefühlsäußerung. Wenn ich jetzt dem Artifiziellen das Wort rede, dann nicht, weil mir das Artifizielle so sehr gefällt, sondern weil es mir darum geht, eine andere Wahrheit zu erreichen, die dem Fernsehen fremd ist. Die andere Wahrheit des François Truffaut reflektiert das Funkeln der Kindheit ebenso wie das hintergründige und zwiespältige Lächeln seiner Frauengestalten. Und immer einen ambivalenten Blick auf das Leben, getragen von der Liebe zum Kino. Aus einem schwer erziehbaren Jugendlichen wird ein leidenschaftlicher, oft bitterböser Filmkritiker. Und dieser gewinnt daraus einen Begriff für eine neue Art des Kinos der Autoren, das er selbst als Filmemacher zu entwickeln beginnt und dem er ein Leben lang treu bleibt. Ein kurzes Leben, denn nach 21 abendfüllenden Spielfilmen stirbt er im Oktober 1984 im Alter von 52 Jahren an einem Hirntumor. Auf dem Sterbebett verlangt er danach, Pater Mombrino zu sehen. Doch anders als diese erwartet, will Truffaut nicht beichten, sondern er plaudert mit ihm darüber, wie das Jenseits wohl sei. Und konstatiert: Er weiß auch nicht mehr darüber als die anderen. Klingt nach der Zeremonie eines Abschieds in einem typischen Truffaut-Film. Was für Filme hätte Truffaut wohl noch gedreht, wenn er länger gelebt hätte? Oder kann man sein Werk als abgeschlossen ansehen? Ich meine, es gibt natürlich auch Regisseure, die sehr alt geworden sind und nur ganz, ganz wenige Filme gemacht haben und trotzdem irgendwie aus der Filmgeschichte nicht wegzudenken sind. Ne? Dieses chronische Zeitfenster, ne, was sozusagen zwischen Geburt und Tod liegt, das ist natürlich objektiv, aber wie das sozusagen subjektiv ausgefüllt wird. Also man hat ja nicht den Eindruck bei Truffaut, dass das ein abgebrochenes Werk ist. Also ich finde, von den Filmen her ist es nicht so wie bei Fassbinder, wo man denkt, da weiß man nicht, was noch so gekommen wäre. Aber bei Truffaut, komischerweise, habe ich nicht den Eindruck, dass da noch was ganz Neues gekommen wäre. Der hätte sicher irgendwie seine Art, Filme zu machen, noch komplettiert und so weiter. Aber ich muss sagen, also ich persönlich hänge irgendwie schon am meisten an diesen frühen Filmen. Und genau diese frühen Filme und den Regisseur François Truffaut hatte der französische Philosoph Gilles Deleuze im Blick, als er ein Jahr nach dessen Tod 1985 seine zweibändige Philosophie des Films, Kino, veröffentlichte. Er verstand den Film als eine philosophische Praxis, die jedoch nicht in Worten, sondern in Bildern und Tönen denkt. Im zweiten Band seines Großessays »Das Zeitbild« analysiert er den Einfluss der Nouvelle Vague. Das ist sozusagen sein philosophischer Nachruf auf François Truffaut. Die Nouvelle Vague brach bewusst mit der Form des Wahren, um an ihre Stelle die Mächte des Lebens zu stellen, kinematografische Mächte, die sie tiefer ansiedelte. Es geht der Nouvelle Vague nicht darum, an eine andere Welt zu glauben, sondern an das Band zwischen Mensch und Welt, an die Liebe und das Leben als wahr im Sinne des Unmöglichen, des Undenkbaren, das dennoch gedacht werden kann, uns den Glauben an die Welt zurückzugeben. Das ist die Macht des modernen Kinos. Pamela, 72, die erste. Alphonse? Alphonse kommt ruhigen Schritts die letzten Stufen aus der Treppe der Metro, zieht den Revolver. Nicht so auffällig. Alphonse steckt die Waffe wieder weg. Geh schneller, Alphonse. Alphonse geht schneller. Den Revolver? Alphonse zieht den Revolver und schießt. Hopp! Lauf rüber auf die andere Seite. Alphonse zögert, rennt weg. Aus! Aus! Abgedreht. Vielen Dank. Sie sind fertig. Danke, Kinder. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Noch eine Szene aus dem wirklich wahren Leben zum Abschluss. Oscarverleihung 1974. Im Dorothy Chandler Pavillon in Los Angeles betritt der Schauspieler Yul Brynner die Bühne. Er soll verkünden, wer den Oscar als bester nicht-englischsprachiger Film bekommen wird. Es ist Day for Night, die amerikanische Nacht. Er bittet François Truffaut auf die Bühne. Merci beaucoup. I am very happy because why? Because Day for Night is a film about show people. You are all of you movie people, because that I think this prize is yours. But if you agree with me, I will keep it for you, all right? Thank you. Dank. Ich bin sehr glücklich, weil... Warum eigentlich? Weil Die amerikanische Nacht ist ein Film über Leute vom Film. Das sind sie alle. Und darum denke ich, dieser Preis gehört eigentlich Ihnen. Aber wenn Sie damit einverstanden sind, werde ich ihn ein wenig für Sie aufbewahren, okay? Sie hörten Der Mann, der die Frauen liebte. Eine lange Nacht über François Truffaut von Josef Schnelle. Es sprachen Wolfram Koch, Hans-Werner Mayer, Julian Mehne, Daniel Séjourné, Maria Wördemann und Inka Löwendorf. Ton und Technik Marian Bold. Regie Vera Teichmann. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die neue Deutsche Welle, die mit rebellischer Rockmusik auf Deutsch die Ohren einer Generation eroberte. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.